Entschuldigung, einen wunderschönen guten Abend zum Explorers Pack. Wie ihr seht, sitzt nicht der übliche Dungeon Master Leon Jirike Töhle an diesem Platz, sondern meine Wenigkeit. Da Leon, ja, weiß nicht, hat andere Freunde gefunden und kümmert sich um sein Studium. Nichtsdestotrotz haben wir gesagt, wir lassen diesen Abend nicht ausfallen und ich habe mich hingesetzt und einen Monty Python-esken One-Shot geschrieben, den wir euch heute Abend präsentieren. Aber vorher, gibt es irgendwelche Announcements? Nein. Also gut, ich habe tatsächlich zwei Announcements. Wie letztes Mal schon ein bisschen angeteased, haben wir jetzt für die erste Folge von dem neuen Cthulhu-Format, den ersten Tag, so Donnerstag, der 7. ist es, glaube ich. Donnerstag der 7. sein, da habt ihr also die Möglichkeit, das erste Mal wieder einen Cthulhu-One-Shot zu sehen, die dann in regelmäßiger Folge kommen werden, wahrscheinlich so einmal pro Monat. Gleichzeitig werde ich mich mit Sven diese Woche mal hinsetzen und wir fangen an einem Crafting-Format zu arbeiten. Viele von euch waren daran interessiert, wie man dieses ganze Zeug irgendwie baut und hinkriegt und sein Dungeon-Master-Game damit noch ein bisschen upsteppen kann. Und ja, es wird euch freuen zu hören, dass ihr bald die Möglichkeit habt, das zu tun. Das nächste Announcement ist, wie ihr schon gesehen habt, haben wir heute einen Gast, Toni. Der Hallo. Einmal einen großen Applaus verdient, weil er... Ihr kennt ihn alle, ihr habt ihn gesehen. Genau, ihr kennt ihn schon, ihr habt ihn gehört, er spricht nämlich unser Intro. Ihr folgt ihm auch auf YouTube, @fairtoni. Fairtoni, ja. Fairtoni, auf Instagram, @fairtoni, Twitter, @fairtoni, #fairtoni. Er ist nämlich eingesprungen für Jannis, der heute eigentlich dabei sein wollte, Jannis Saurens, der leider sehr krank geworden ist kurzfristig. Es tut uns leid. Gute Besserung von uns nach Hamburg und hoffentlich bist du bald wieder fit. Er lässt ganz liebe Grüße ausrichten, es tut ihm sehr leid. Er möchte aber gerne nochmal dabei sein und er hat sich sehr auf den Charakter gefreut, den wir da gebastelt haben. Nun ja. Vielleicht beim nächsten Mal, wenn ich einen Cats One-Shot mache und dann... Das Musical. Ich möchte bitte der Run Thumb Tiger sein. Natürlich nicht. Schade. Ja, vielen Dank, dass du Toni vorgestellt hast. Das habe ich leider in meiner Aufregung versäumt. Ja. Soweit, so gut. Ich würde sagen, wir starten. Viel Spaß, es wird grotesk, es wird pythonesk. Ja, lasst euch überraschen. Und gleich seht ihr den Rest. Ja. Ich würde jetzt sagen, gibt jetzt Intro, aber es gibt Waschbären. Das Intro. Spiel das Intro nochmal. Nein, gut. Ich spreche das Intro. Wir schreiben das Jahr 936 Anno Domini. Die Ritter der Tafelrunde um König Arthurs wurden beim Angriff auf die Franzosen in polizeiliche Gewahrsam genommen und nach einem jahrelangen Prozess, welcher sich hauptsächlich um die Frage drehte, ob eine europäische Schwalbe eine Kokosnuss tragen kann oder ob diese Kunst nur der afrikanischen Schwalbe vorbehalten bleibt. Dann würde ich die afrikanische. Was in jahrelangen Studien und Versuchen endete, wodurch bei beiden Schwalbenarten bedauernswerterweise ein Ausrottungszustand festzustellen war, ja, zum Tode verurteilt. Seit langer Zeit wurde niemand mehr gesteinigt. Darum ist der Andrang auf dem Marktplatz der britischen Stadt, dessen Namen wir hier nicht nennen mögen, um Pilgerfahrten in die schottische Hauptstadt zu vermeiden, sehr groß. Das kürzlich geänderte Recht erlaubt nun Frauen, die Steinigung vorzunehmen. Männer sind von diesem Recht ausgeschlossen. Und so findet ihr euch in Frauenkleidung zwischen bärtigen, vollbusigen Damen stehend auf dem Marktplatz. In einer Hand ein paar mittlere Steine und in der anderen eine Tüte Kiesel. Vor euch steht das Schafott, auf dem die Ritter der Tafelrunde festgebunden sind. Und der Scharfrichter tritt auf das Schafott. Die Menge murmelt ein bisschen. Oh, das ist er. Jetzt geht's gleich los. Und er rollt ein Pergament aus. Die anwesenden Ritter der Tafelrunde, unter Führung von König Artus, sind der Bildung einer terroristischen Vereinigung, dem Versuch zur Errichtung eines diktatorischen Regimes durch Unterdrückung der Arbeiterklasse. Und aus der Gruppe löst sich ein Ruf. Wir sind eine klassenlose Gesellschaft! Durch Unterdrückung einer klassenlosen Gesellschaft nennen sie uns Landkommune! Durch die Unterdrückung einer klassenlosen Gesellschaft von Bauern. Wir sind ein autonomes Kollektiv! Schnauze! Und der Aufreibung der Beziehung zwischen Frankreich und Großbritannien zum Tode verurteilt. Und ihr seht in der Ecke des Platzes zwei Männer, die sich weinend umarmen und scheinbar wiedergefunden haben. Der eine weint in Französisch und der andere weint in Englisch. Und der Scharfrichter führt fort. Herr Artus, irgendwelche letzten Worte? Befreit mich von diesen Ketten! Ich bin euer König, Artus, Sohn von Uther Pendragon von Burg Camelot, Herrscher über ganz Britannien! Ein Stein fliegt und trifft Artus am Kopf. Er hat meinen Mann getötet! Ein zweiter Stein fliegt, trifft ebenfalls Artus am Kopf. Seht, wie er uns unterdrückt! Wir sind ein autonomes Kollektiv! Und wieder der Scharfrichter rollt sein Pergament zusammen, tritt ein bisschen, wie heißt es? Er gibt auf, tritt weg und sagt, ja gut, so, möge die Steinigung beginnen. Was tut ihr? Ich möchte mich in den Weg der Steine stellen. Stellt euch doch erstmal kurz vor für das Publikum. Na gut. Ich bin, obwohl ich möchte nicht anfangen von dir. mein Name ist Major P. Ainsworth, Offizier der britischen Armee, eingesetzt im Zulu-Krieg 1879 in Glasgow, in Natal. Und ja, wie ich genau hierher gekommen bin, weiß ich nicht. Ich sehe John Cleese relativ ähnlich, bin gekleidet in eine schwarze Uniform. Und gebe ab an meinen den Kollegen rechts von mir. Der Kollege rechts von dir ist ein Kleriker seines Zeichens, ein Ritter des Ni. Man nennt ihn auch Sir Nicholas. ja, ich bin ein Zwerg und trage ein fast mir viel zu großes Kettenhemd und einen Helm, der auf der einen Seite ein Bullenhorn hat und auf der anderen Seite ein Geweih eines Elches. Because this is how they do. Und ja, das so viel zu mir erstmal. Ja, ich bin ein Barde, mein Name ist Bart und ich war der Barde bzw. der Minstrel von Sir Robin, bin immer mit ihm rumgereist und hab immer seine wundervollen Erlebnisse und Abenteuer immer musikalisch mit untermalt und glücklicherweise stehe ich nicht mit da oben und werde gesteinigt. Sondern ich bin im Publikum, heißt es aber äußerst willkommen, dass das, was da gerade passiert. Und werde auch gleich dazu ein klein bisschen was singen. Du kannst vorher. Mein Name ist Gottfried. Ich bin der erste und einzige Sohn des bekannten Nationalhelden, des Schwarzen Ritters. Unrechtmäßig gefallen im Kampf gegen den mörderischen König Artus. Und im Andenken an meinen Vater habe ich versucht, meine schwarze Rüstung so hoch zu polieren, dass sie den perfekten schwarzen Glanz hat. Aber leider habe ich ein bisschen zu viel poliert und dabei ist sie leider komplett krummfarben geworden. Der krumme Ritter. Gut, du willst dich in die Schussbahn stellen? Ausgebreitet, ja. Ich möchte die Menge besinnlichen. In dem Moment, wo er das macht, kasse ich Windwall hinter ihn, 20 Fuß lang. Was macht Windwall? Ich erschaffe eine Windwand tatsächlich und kleinere fliegende Objekte können nicht durchfliegen und alle Arten von Projektile, die quasi keine Kanonenkugel sind oder Artilleriegeschosse, fliegen einfach nach oben. Also es ist quasi ein Upstream von Wind. Du brichst so ein bisschen durch die Menge. Es ist jetzt laut geworden auf dem Platz. Die Männer, also Frauen, werfen alles, was sie haben, nach vorne. Du brichst so deinen Weg nach vorne, stellst dich vor das Schafott, als hinter dir du spürst, wie eine, ja, wie Wind nach oben fliegt, ein bisschen durch deine Rüstung durchfliegt, dein Röckchen hebt. Und ja, ihr seht, wie die Steine quasi nur bis zum Schafott kommen und dann zu Boden gehen. Als der Scharfrichter wieder einmal auf das Schafott tritt und die Menge versucht zu beruhigen. So. Wer war das? Und er fuchtelt einmal so durch die Windwall. Er war's! Sie war's! Ist hier Mannsvolk anwesend? Niemand! Nein! Und er bedeutet ein, zwei Wachen und deutet auf dich, die auf dich zukommen. Und ja, dich packen und langsam durch die Menge weiter nach hinten vom Platz zu ziehen versuchen. Vom Platz weg oder wie? Mhm. Ach so. Ich guck den einen zwei kommen. Ich guck den einen, der mich hier so relativ fest greift. Guck ihm tief in die Augen und sage, beziehungsweise ich schreie förmlich. Nee! Und damit aktiviere ich meine spezielle Fähigkeit. Und kriegst von mir einen? Einen Wisdom Save gegen, was habe ich gesagt? 12. Den er mit einer 7 verkackt und ja, er fängt an zu grobbeln, also er kniet, er kommt zu Kreuze gekrochen. Er kniet nieder und dann gucke ich den anderen und sage, willst du das nicht auch machen? Möchte er nicht. Achso, das war ein... ich wollte ihn so quasi persuaden, so ey... Er hat eine Natural 20. Blöd für mich. Wollte er nicht. Ja, er hat dich immer noch in seiner Kontrolle als der Scharfrichter ein weiteres Mal. Bringt es hinter euch! Und die Steine fliegen ein weiteres Mal. Weibsvolk. Und alle drehen sich der um. Der Mann dieses König. Ist dem Mannsvolk anwesend? Der Kopf dieses Königs gehört mir. Er tötete meinen Vater im unfairen Zweikampf, so werde ich seinen im fairen nehmen. Der Scharfrichter guckt dich an. Wollen Sie vielleicht nicht erstmal das Kleid ausziehen? Nein. ja, Zweikampf ist für diese Tat hier nicht vorgesehen. Wenn Sie mal sehen möchten, hier steht es schwarz auf weiß. Die Männer sind durch Steinigung zum Tode zu verurteilen. Kann ich meine Peitsche nehmen? Den Zettel peitschen? Gib mir einen Angriff, bitte. So Natural 20. Nee! Und du peitscht die Schriftrolle in zwei Hälften. Ein paar Fetzen fliegen durch die Luft. Ich lese für keinen Mann. Ja, gut. nun denn, so mögen Sie gerne den ersten Stein werfen. Also den 17. vielleicht. Jetzt. Was ist mit meinem ehrenvollen Zweikampf? Steinigung oder nichts. Sie können es sich aussuchen. Na gut. Ich werfe. Moment, nehmen Sie diesen hier. Und er kommt zu dir und bringt dir einen besonders großen mit spitzen Ecken dran und gibt ihn dir. Und bitte einen Angriffswurf. Na gut, ich werfe. Ich stelle mich direkt daneben und kündige so. Ich leite jetzt ein, dass wir werfen dürfen, ja. Ist das eine Inspiration? Ja, es ist eine Inspiration. Die Ritter der Tafelrunde reisten durch das Land. Heute ist ihr Ende, nehmt Steine in die Hand. Werft ihnen auf den Kopf, werft ihnen auf die Glocken. Werft, werft, werft große Brocken. Inspirierend. Ist das ein D6 hast du oder ein D8? D8, ja. Das ist schon. Die Menge hält kurz inne, als du diesen Song anstimmst. Und alle warten gespannt auf den Stein durch deine Hand. 25. Ich muss da vorne nochmal so drehen. Stehst du vor oder hinter der Wand? Ist ja, wenn das aktiv? So ein Stein ist, so, dann ist es ja kein leichtes Geschoss. Na stimmt, wenn das ein richtiger Wort ist, ja, dann ist es egal. Er dreht sich einmal wie im Diskuswurf, schleudert den Stein in Richtung Schafott, der in den Helm von Sir Arthur einbricht. Also er hat immer noch diese blecherne Krone auf. Und du siehst, wie er einfach zu Boden geht, die Beine noch ein bisschen zucken und das komplette Publikum plötzlich ausrastet in Ekstase. Und wieder zu den Steinen greift und wirft und wirft und wirft. Und einer nach dem anderen wird die Tafelrunde, ja, niedergerungen. Oh Gott. Ich möchte den Scharfrichter angucken und ich möchte sagen, ich verlange dem Leichnam, die Gliedmaßen abzutrennen. Ja, das müsst ihr mit dem Leichengräber besprechen, aber be my guest. Ich bespreche mit keinem Mann. Und die ja, die Tafelrunde liegt am Boden, blutüberströmt. Ein paar letzte Zuckungen werden von sich gegeben. Als ihr am Rand des Podiums eine Gruppe von Männern aufsteigen seht, alle halten Zettel in der Hand und plötzlich werden Punkte nach oben gehalten und ein Kamerateam kommt von der Seite hereingefahren und ein Moderator. Und gerade sehen wir die finalen Punkte. Eine hervorragende 29 für die Ritter der Tafelrunde rund um König Artus. Damit liegen sie hinter Jeanne d'Arc auf Platz 5. Wir geben ab zu Jean-Paul Marat, der seines Zeichens einen Angriff auf Platz 1 wagt. Und das Kamerateam löst sich wieder auf, geht langsam das Schafott hinunter und die Gruppe auf dem Platz fängt langsam auf, sich aufzulösen. Die Leute gehen langsam weg. Was macht ihr? Du wirst losgelassen von der Wache. Geht der weg? Guckt er mich an? Was macht der? Lässt er mich einfach los und geht weg? Er lässt sich los, klopft er nochmal auf die Schulter, so. Ja, nix so ungut. Aber wir mussten das machen. Okay. Und vor dir kniet noch einer. Ich geh zu ihm, klopf ihm auf die Schulter und sag, ich musste das machen. Was? Heißt das jetzt, Nein, weitermachen. Ich folge euch. Okay. Und er krabbelt ihr hinterher. Sehr gut. Liegen die Leichen da noch? Die liegen noch. Also ich gehe da mal hoch, ziehe auf den Weg die Perücke ab, das Kleid aus, gehe zu König Arthur und hole meine Pfeife raus. Tok, tok, tok. Ja, ich weiß nicht, ob man da noch... Also, das sieht ziemlich... Gib mir einen Medicine-Check. Oh, wow. Das ist eine 20, nicht natural. Ja, bitte. Hä? Du siehst offensichtlich, ja... Der bewegt sich nicht mehr. Der... Oh, ich würde sagen, der ist, hat sein letztes Königreich erobert. Nun ja... Er soll den Sachsen das Angeln beigebracht haben. Dabei werden wir es belassen. Ich werde mich neben ihn stellen und sagen, oh, ist doch noch eine Fleischwunde. Ich habe diese Nacht die Moskitos auch gebissen. Das war was. Und Prächtig. Du hörst einen Mann über den Platz schreien, bringt mir eure Toten! Gib mir eure Kaputten! Bringt mir eure Toten! Und er läuft langsam auf auf das Schafott zu, als ihr Donnergrollen vernehmt. Der Platz ist schon fast leer und über euch verdunkelt sich der Himmel. Tiefe, schwarze Wolken fahren ineinander und es wird plötzlich ja, so dämmerig dunkel, als oben in den Wolken sich ein Fenster aufschiebt und sich ein großes Gesicht euch zeigt. Also gut, wer von euch Idioten ist dafür verantwortlich, dass die Tafelrunde bei mir aufgetaucht ist? Und ihr hört, wie auf dem Platz ein Schritt gemacht wird. Warum müsst ihr jeden Messias, den ich euch sende, immer gleich den Garaus machen? Jetzt liegen sie mir in den Ohren und Zergellerhead hört nicht auf zu heulen. Bringt mir die Franzosen, um Himmels willen, und findet diesen blöden Gral. Und als ihr euch umguckt, sind kollektiv alle, die noch da waren, einen Schritt nach hinten gegangen. Somit steht ihr quasi in erster Reihe. Und Gott brüllt euch an. Ich habe gehört, der Gral sei auf Schloss Dosenschreck. Nein. Nicht? Niemand? Nun gut. Sollen wir die Tafelrunde wieder zurücknehmen? Nein, die behalte ich hier. Aber findet diesen Gral und bringt mir diese Franzosen, dann können die sich hier ein bisschen miteinander. Alle? Die Gral-Franzosen. Ah. Ihr wisst Bescheid. Nie. Sicher? Nie! Sprich mit Gott, Junge. Das war kein Schrei. Ich hab's nur gesagt. Du wolltest was sagen? Nicht in diesem Ton. Wieso? Ich bin euer Gott. Na gut. Und ihr hört einmal einen Türknallen, als oben die Wolken wieder ineinander fahren und der Himmel sich zu lichten beginnt und der Totengräber am Schafott angekommen ist, langsam die Körper runterzieht, dabei immer wieder so restliche Ringe, die sie noch bei sich haben, abnimmt. Einen Arm nehme ich mit. Ich guck nochmal so, ich geh nochmal zu den Leichen und guck so ein bisschen, ob da vielleicht irgendwo, weiß nicht, Hinweise, eine Karte oder irgendeine Richtung, die wir gehen können. Vermerkt es. Gib du mir einen History-Check und du möchtest den Arm behalten. Ja, ich möchte ihn abschneiden mit seinem eigenen Schwert. Dieser Arm muss auch unter die Erde. Gib mir einen Attack Roll. Intimidation-Check. Oh. Eine 17. Ja, du erinnerst dich, du warst mit der Party unterwegs, oh, mit der ganzen Tafelrunde. Und erinnerst dich an eure letzte Station, ein Schloss im Westen des Landes. Hm. Ist von hier aus natürlich ein bisschen weiter entfernt, aber du wüsstest, wo es ist. Okay, schon mal sehr gut. Eine 19. Ja, er möchte gerade nach dem Arm greifen, als du einmal mit der Peitsche nach ihm schlägst, die auf seinen Handrücken einen roten Striemen hinterlässt und er... na gut, aber nur der eine Arm, ja? Und er lädt die restlichen Leichen auf den Karren. Na gut. Gut, das ist eher unerfreulich. Wo finden wir denn dieses Gefäß? Milords, wenn ich dürfte. Ich war zufälligerweise mit den Herrschaften unterwegs und dieses Schloss oder dieser Ort, wo wir hingehen müssten, ich erinnere mich noch sehr genau, er befindet sich gen Westen. Das Westen. Der, ja. Ja, dann, nun ja. Wieso haben wir euch nicht mit Steinen beworfen? Er scheint deren Kofferradio gewesen zu sein. Wenn ihr es so nennen wollt. Ich war nur ein Accessoire sozusagen. Na gut. Ist das sehr weit? Es ist nicht kurz. Es ist ein paar Tagesreisen entfernt. Nicht kurz. Ein paar Tage. Wenn wir nur Pferde hätten. Ich wollte jetzt nicht nach Kokosnusshälften in meine Tasche gucken. Ich habe mir einen Perception-Check. Warte. Oh shit. Es ist eine 8. Ja, du guckst dich auf dem Marktplatz um, der jetzt rasant leer geworden ist. Leute sind zurück in ihre Häuser oder in ihre Geschäfte und gehen ihrem Tagesgeschäft wieder nach. Aber du siehst das Kamerateam, der Punktrichter, das abseits langsam ihre Kameras verlädt und auch der Moderator in einen Wagen steigt und der erste Wagen fährt los. Es gibt aber noch einen zweiten Van, der da steht. Aber Pferde machst du keine aus. Ich habe diese Art von Fortbewegungsmittel noch nie gesehen, aber anscheinend setzt man sich hinein wie eine Kutsche und fährt zu einem Ort. Vielleicht sollten wir das tun. Seid ihr denn ein vom Hofamt von Camelot ausgezeichneter Kutschenführer? Ich kann es lernen. Na gut. Was macht ihr? Ich gehe zu dem Wagen. Ja, ich auch. Und ich stelle mich davor. Ich tänzle so ein bisschen hinterher. Ja, du... Reinsetzen und ankommen. Du stellst dich vor den Wagen, der gerade im Begriff ist, loszufahren. Und das Fenster wird runtergekurbelt und ein Techniker beugt sich heraus. Hey, was willst du denn? Verpiss dich hier! Ich muss hier lang! Gib mir einen Angriff. Das ist eine 18. Wow. Nein, es ist eine 21. Die trifft. Du slasht ihm quasi einmal mit der Peitsche auf den Arm und er... Ah, hast du sie noch alle? Also müssten wir uns dieses Gefährt erst aneignen, ja? Ja. Gut, ich ziehe meine Jacke aus. Halten Sie kurz. Krempel mir die ganz langsam die MFV mal mit Fernhund hoch, öffne diese Türe und zieh dir diesen Mann heraus. Ja, einen Strength-Check bitte. Okay, wunderbar. Das ist eine 17. Du gehst an die Türe des Wagens, öffnest sie, reißt sie quasi einfach einmal ab, schmeißt die Türe weg und packst dir den Techniker, den du samt Gurt einfach aus dem Wagen ziehst. Nun, junger Mann, es sieht so aus, als wären wir in Gottes Mission unterwegs. Sag mal, habt ihr sie noch alle? Was wollt ihr von mir? Nein, halt, warte. Ich frage ihn, guter Mann, wie fährt man diese Kutsche? Hast du noch nie ein Auto gesehen? Ja, du setzt dich rein und dann gibst du Gas. Wie gebe ich dieses Gas? Du drückst aufs Pedal. Ich guck's ins Auto. Ist das ein Automatik oder ein Schaltwagen? Schaltwagen. Fuck. Welches von diesen dreien? Das Jans rechte. Männlich? Ja, also muss halt schalten. Muss links die Kupplung treten. Wo müsst ihr denn hin? Zu finden den Gral, den Westen rüber zum Schloss. Könnt ihr jetzt rüber. Ah, ihr. Ein schlechtes Kofferradio. Ihr seid die Idioten, die diesen Gralsjob angenommen haben. Ah, ja, offensichtlich, ihr habt uns gefilmt. Nee, nicht euch. Also, das Schauspiel auf der Bühne. Gut, wir sind eher auf dem Weg da in die Richtung. Also, wenn ihr wollt, springt hinten drin, ich nehme euch mit. So einfach kann es sein. Ich bewege mich für keinen Mann. Nee, ist ja auch eine Maschine. Ist ein Auto. Ich werde ein kleines Stück hochspringen und mich vorne an der Mutter auf. Ja. Und ist nicht ganz er geht einmal ums Auto. Achso, erstmal lass ich ihn los. Achso. Streicht das wieder so. Ja, Vielleicht mach ich ihm seine Haare. Ja. So leicht kommt man davon. Kurz benommen. Darf ich kurz meine Jacke? Ja, bitte. Und geht einmal um den Van herum und öffnet euch die Hintertür. Der Wagen ist voll beladen mit Technik, die ihr noch nie gesehen habt. Ist der Beifahrersitz frei? Der Beifahrersitz ist frei. Ich setze mich dahin. Lichttechnik, Tontechnik und so. Und es bleibt noch ein wenig Platz für 2 bis 3 Leute. Du setzt dich auf den Beifahrersitz und du klemmst vorne auf der Motorhaube. Ja, ihr wollt ihr einsteigen oder wollt ihr euch aufs Dach setzen? Ja, ich bin mir nicht sicher. Also steigt einfach hinten ein. Hm. Okay. Dann machen wir es mal. Ja, und er setzt sich wieder in den Fahrersitz, versucht wieder den Gurt anzulegen. Die Tür hinten neben ihm ist quasi nicht mehr vorhanden. Und er setzt sich in Bewegung. Gib mir doch mal einen Dex-Check, ob du dich während der Fahrt durch das holprige Sumpfland drauf halten kannst. Willst du einen Acrobatics oder einen reinen Dex-Check? Gib mir einen Acrobatics-Check. Ja, das ist eine 14. Ja, du... Du hältst dich quasi an den Kotflügeln des Autos fest, das durch matschige Landschaft fährt. Immer wieder massive Schlaglöcher, als ihr euch langsam aus der Stadt entfernt und auf die weite schottische Ebene hinausfahrt. Dir es langsam auch immer schwerer wird, dich an diesen Kotflügeln festzuhalten. Es ist matschig, es wird nass und du langsam deine Hände nach vorne auf die Motorhaube nehmen musst, die langsam unter deinem Gewicht ein bisschen nach hinten aufgezogen wird, du dich an den Windschutz, an den Scheibenwischern festhältst, den ersten abbrichst und den zweiten abbrichst, als du dich gerade noch so an dem Türrahmen festhalten kannst und ja, quasi dann so ein bisschen nonchalant in der Tür stehst. Und so führt euch das Kameraauto in die schottische Landschaft. Ich gucke mir unterwegs ganz genau an, was dieses Schalten ist und wie es funktioniert. Gib mir einen Straighten Intelligence Check, ob du dir das merken kannst. 8. Ja. Du bist fasziniert von dem, was er da tut. Du siehst diesen Knüppel, an dem er immer mal wieder rüttelt, aber kannst jetzt nicht ausmachen, was es dazu braucht, um diesen Knüppel bewegen zu können. Gibt es da so eine kleine Klappe als Verbindung zwischen hinten und vorne? So. Ja klar. Ja, wunderbar. Klack. Mehr nicht. Ich würde unterwegs gerne Dinge peitschen. Wenn ich ein Straßenschild sehe, möchte ich es so peitschen, dass es in die falsche Richtung zeigt. That you do. Ein Straßenschild kommt in deine Richtung, ein Stoppschild. Anno Domini 937 existierte auch das schon. 936, egal. Und du peitscht es einmal in die andere Richtung. Als sich langsam vor euch ein gewaltiger See auftut. Im Hintergrund eine massive Bergkette. Und in dem See befindet sich eine kleinere Insel, auf der eine Burg steht. Und er fährt euch quasi an den Zubringer zu dieser Burg und hält an. Das ist die Burg. Ja, ich erzähle mich. Ich sehe es. Ja. Schau, die Burg. Prächtig. Fahrt uns zu der Burg. Seht ihr den? Ich muss aber jetzt langsam hier zu meinen Kollegen. Fahrt uns zu der Burg. Gib mir einen Intimidation-Check. Oh, wow, 19. Das ist ein guter Wurf, Leute. Nun, schaut, es ist doch noch wirklich nicht weit. Ich meine, ihr seht, da vorne ist die Burg, wir sind hier drüben, wir könnten dort eigentlich relativ schnell rüberkommen. Ihr wollt doch auch einmal ganz kurz noch die Burg von vorne sehen, nicht wahr? Vom Nachen. Und er blickt dich einmal so an und deine Hand, die sich um den Peitschengriff festigt. Ja, Mensch, ist ja nur ein kleiner Umweg. Gut. Und fährt euch dann vor, ja, vor die Burg. Ihr steht vor einer gewaltigen, ja, fast quadratischen Burg. Sieht eigentlich aus wie ein großer Turm eher. Und das Burgtor ist geschlossen. Ja, that's what you see. Klopf, klopf, klopf. Hallo? Du hörst eine Möwe. Nun, es scheint niemand zu Hause zu sein. Ist die Peitschenreichweite? Nein. Na gut. Der Techniker ist noch da mit dem Auto. Ne? Er ist gerade schon im Begriff einzusteigen, ja. Sagt, habt ihr zufällig in eurem Gefährt irgendwie ein Horn oder ein anderes Musik, irgendwas, womit man ein wenig Lärm machen kann? Ganz ehrlich, ist die Tür offen? Die Tür? Das Tor. Nein. Ach so. Nein, aber gibt es einen Öffnungsmechanismus an diesem Tor? Also wie einen Henkel zum Beispiel. Einen Henkel. Es gäbe einen Henkel, den du gerne ausprobieren kannst und wahrscheinlich auch ausprobieren wirst, ja. Aber du merkst, dass die Tür verschlossen ist. Ja. Gibt es so auch der Fahrer drückt ein, zwei Mal auf seine Hupe. Ja, das kann ich anbieten. Und ja. Nochmal. Reicht das? Ja, reicht wohl. Dann, okay. Ich muss da mal, ne? Einen Augenblick, reißen Sie dieses Tor ein. Warte, ich habe einen Plan. Gibt es so ein Sichtfenster, was man aufmachen kann? Nein. Ich habe keinen Plan. Nun, wir haben ein Gefährt und wir haben diese Tür aus Holz. Ja, reißen Sie dieses Tor ein, junger Mann. Wie denn? Soll ich das einfahren oder was? Das wäre eine mögliche, ja, natürlich. Ihr habt mir jetzt schon die Tür von dem Produktionswagen kaputt gemacht. Ich kann das Ding nicht zum Schrott fahren. Ich zieh ihn noch mal raus. ich halte ihn zurück, ich kaste Command auf ihn. Und ich werde beginnen, die Burgwand anzugreifen. Ist eine 1. Boah, Alter. Also es ist das Level 1 Command, also es muss halt ein kurzer Begriff sein, weil ich sag quasi. Was sagst du? Ich sag einfahren. Ja. Ich werde diese Zeit nutzen, um mich ein Stück von der Tür wegzubewegen und anzufangen, mit meinem Schwert die Burgmauer anzugreifen. Just like in the movies. Der Produktionsfahrer fährt ein Stück nach vorne, legt den Rückwärtsgang ein und tritt einmal voll durch. Und ihr hört ein, als der Wagen das erste Mal in die Torwand hineinfährt und diese massive Holztür dem nicht weicht, aber der Wagen hinten komplett, ja, langsam eingedrückt wird. So ein bisschen Ziehharmonika-mäßig. Als er ein weiteres Mal nach vorne setzt, wieder den Rückwärtsgang einsetzt, ein weiteres Mal in die Tür hineinbricht, die leicht aufsplittert, aber auch diesmal das Tor nicht aufgeht und der Wagen sieht schon schwer beschädigt aus. Das ist die Frage, ob er es ein weiteres Mal aushalten würde. Der Wagen oder der Fahrer? Der Wagen. Nun, die Tür ist noch nicht offen. braucht ihr irgendwie Menden? Nein, ist zu groß. Ist mir egal, ob ist dieses Gefährt dabei kaputt geht, die Tür ist noch nicht offen. Im Namen der britischen Armee? Er setzt den Produktionsvan ein weiteres Mal nach vorne, ein weiteres Mal mit dem Rückwärtsgang volles Karacho gegen die Schlosstür, die jetzt ein bisschen nach innen aufbricht. Soweit, dass man irgendwie drunter durchkrabbeln könnte? Du könntest oder? Jetzt quasi hinein. Er oder? Ihr. Hey, er ist ein Zwerg. Ich bin ein Zwerg. Okay. Ja, dann... Ich möchte mich in die Tür stellen. Ich würde mal von außen einfach an die Mauer hochgucken, wie hoch ist denn der Turm so? Gute 50 Meter. 50 Meter? Hm. Ich überlege gerade, ob ich ein Dimension Door probiere und irgendwie mich hochporte. 500. Du musst zu weit sehen. Kannst dich auch reinporten einfach. Ja, das muss ich mir vorstellen können, wie es da drin aussieht. Nein, du kannst dir auch denken, ich will 20 Fuß in die Richtung einfach. Weil dann lande ich nachher irgendwie in der Wand und bin irgendwie ein Stück Matsch. Das wäre natürlich auch nicht so geil. Ich glaube, Dimension Door ist ein Point You Can See, oder? Also es ist wie... Doesn't matter anyway, die Tür ist auf, ne? Ach so, oh, die Tür ist auf. Hast du nicht mitbekommen. Du hast erfolgreich eine dicke Kerbe in die Schlossmauer hineingehauen. Oha. Als du dich dazu entscheidest, jetzt in die offene Tür zu stehen? Ja. Okay. Und auf was wartest du? Dass jemand versucht, an mir vorbeizugehen. Von deinen... Mitstreitern? Egal wer. Okay. Ja, ich klopf erstmal dem Produktionsassi auf die Schulter. Sag. Gut. Ja, danke. Ich mach mir jetzt mal auf den Weg, ne? Wenn du das glaubst. Gut. Funktioniert der Wagen noch? Schwerlich. Es ist. Die Räder hängen nur noch so halb in der Achse und du siehst, wie das Auto quasi immer so hinten rumwackelt, als er nach vorne losfährt. Und über den Driveway euch davonfährt. Schlossmauer, Schlosstür steht auf. Ja, dann hinein. Oh nein. Hinein in die Gefahr. Ein krummener Ritter versperrt uns den Weg. Ein krummener Ritter versperrt euch den Weg. Dann versuche ich an ihm vorbeizugehen. Nein. Ich gehe an ihm vorbei. Nein. Gib mir einen Strength-Check. Ach so, okay. Also ein Strength-Competition sozusagen. Ja. Das wäre eine 15. Das wäre für mich eine 9. Ja, als du ein bisschen an ihm hängen bleibst und du das Gefühl hast, okay, die Tür ist vielleicht doch nicht breit genug für dich. Du weißt jetzt nicht, ob es die Tür ist oder ob es seine Präsenz ist, die dich gerade abhält. Ihr habt Glück, ich bin nicht so erbarmungslos wie mein Vater. Auch von meiner mütterlichen Seite habe ich etwas mitbekommen. Wenn ihr vorbei wollt, müsst ihr mir 3 Fragen beantworten. Nun gut, wenn es das braucht. Welche Farbe hat meine Rüstung? Schwarz. Ein Angriff, bitte. Oha. Okay. Das ist eine 16. Ich möchte ihm nur einmal auf den Fuß trifft. Mhm. Dein Schaden. So gut. Ja. Könnt ihr nicht sehen? Ich meine. 4. War sie nicht 1 schwarz? Sie ist chrom, weiß, glitzernd. Er schlägt einmal mit seiner Peitsche nach dir, trifft quasi einmal deinen großen Zeh. Wie viele hat er? 4 Schaden. 4. Als mehr, du als ich gewollt hab, aber. Dein Gesicht schmerzerfüllt in dem chromen Cross-Counter mache ich. Ich benutze meine Reaction, benutze 2. Achtung, Pugilist, eine neue Klasse, die M's gilt. Könnt ihr kaufen, ist sehr geil. Ich benutze Cross-Counter, ich benutze 2 Moxie-Points. Und reduziere den Schaden. Mist, hast du ein D10? Yes, da. Da ist er. Auf 0. und hau ihm eine. Ja. Ich gebe ihm einmal. Ein ich lasse seinen Eimer mal. Bitte sehr. Ja. Das ist eine 21. Das trifft. Dein Schaden? Und so bringt sich Party selbst. 5. Dong! Deine Peitsche schlägt auf seinen großen Zeh. Er atmet diesen Schmerz einmal weg, als er dir bam, einmal richtig schön mit der Faust in die Fresse. Nun, junger Mann, wenn wir das mit Gewalt klären wollen. Ha, das war kein Treffer. Ihr seid ein niederer Gegner. Und die Tür da vorne sieht viel schöner aus. Ich werde gehen. Aber ich habe mich nicht für euch bewegt. Ich habe mich bewegt, weil ich das selbst wollte. Wohin gehst du? Ist da noch eine andere Tür? Du kannst hineingehen und siehst einen leeren Burg-Innenhof. 50 auf 50 Meter mit ein paar Wehrgängen. Es liegt Müll rum, ein paar Hühner und ein Pony steht in der Ecke und hinten siehst du eine kleine Tür, die quasi zum Hinterausgang führt. Ich würde mich an die Tür stellen. Oh. Geht er jetzt zur nächsten Tür? Du gehst zu dieser kleinen Tür? Ja. Ja. Ich gehe zu dem Pony und caste Animal Friendship. Oh. That you do. Yeah. Jetzt spricht es mit dir, ne? Nein. Es ist mir einfach nur... Es ist dir wohlgesonnen. Es ist jetzt... Gut. Bart, was machst du? Ich wandere direkt mit zu der Tür. Ich schaue mich ein bisschen um. Es muss ein Wisdom Saving Throw machen, wenn es, wenn seine Intelligenz über 4 ist. Na gut. Aber Pferde sind verdammt klug. Ich muss halt jemanden besingen. Ich besinge dich. Das ist okay. Du läufst auch dahin. Ja, ich gehe zu ihm und besinge ihn, wie schön er da in der Tür steht. That you do. Und als du so an der Tür stehst und auf den nächsten Eindringling wartest, der nach draußen möchte, hörst du ein Klopfen, das von der anderen Seite der Tür kommt, als ob jemand mit einem Hammer gegen die Tür klopfen würde. Ja, ich werde sie öffnen. Und vor dir steht ein in schwarzer Robe gekleideter Mönch mit so einem Mönchsschnitt oben platt und an der Seite Haare, der langsam Zettel an die Tür hämmert. Diese Tür ist besetzt. hängen schon 94 Stück an dieser Tür. Fast. guten Tag, guter Mann. Diese Tür ist besetzt. Sucht euch eine andere Tür. Aber ich bin gekommen, um meine Thesen an diese Kirchentür zu nageln. Das hier ist keine Kirchentür. Das ist meine Tür. Nicht? Aber es ist doch ein Turm. Nicht jeder Turm ist ein Kirchturm. Jeder Kirchturm ist ein Turm, aber nicht jeder Turm ist ein Kirchturm. Sagt, guter Herr... Jedes Quadrat ist ein Viereck. Wer seid ihr? Jedes Viereck ist ein Quadrat. Ihr scheint ein Mann voll Wissen zu sein. Sicher kann ich einiges von euch lernen. Ich bin ein Mann ohne Bewegung. Für einen anderen Mann. Das habe ich nicht verstanden. Seht, ich habe hier 94 Thesen und eine weitere fehlt mir zur Vervollständigung. Vielleicht... Darf ich sie zitieren? Ich überlege. Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Der notiert sich das auf einem seiner Zettel. Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Wissen Sie, ich möchte die römisch-katholische Kirche ihrer ursprünglichen Gestalt wiederherstellen. Ich glaube, das ist ein sehr guter Punkt, den ich weiter vertreten kann. Vielen Dank. Und er zieht langsam seine Zettelchen wieder ab und macht so einen Schritt zurück, guckt nochmal nach oben. Ich dachte wirklich, das sei ein Kirchturm. Und tritt nochmal an die Tür. Ach, und hier, das hing schon davor. Und drückt dir einen Zettel in die Hand. Ich nehme ihn und ich werde ihn lesen. Ich stelle mir das gerade vor, wie die Bodenstadt in die Gegend gefunden ist. Und ganz ohne, ich sehe jetzt, wo der Schock ist, die wichtigste Mahlzeit. Es tut mir so leid. Oh Gott. Ich habe ein Pergament erhalten. Ich werde es nun lesen. Nicht für einen Mann, sondern aus meinem eigenen Willen. Bitte mit Stimme. Ja? Ich werde versuchen, es möglichst nah vorzutragen. Ah, ihr dreckigen englischen Kanickelfresser. Wie immer wollt ihr den Intereingang nehmen. Wollt ihr euren goldenen Pisspot? Das könnt ihr vergessen, ihr stinkenden Furtschniffler. Ich habe einst einen Frosch gegessen, der mehr Irren hatte als ihr. Dieses Graldings werdet ihr nie wiedersehen. Esst den Dreck unter meinen Füßen, ihr Bettnässe. Au revoir, Guy de Lombard. Guy de Lombard. Ich korrigiere mich. Nein, Mann. Ja, offensichtlich sind eure Franzosen entkommen. Ihr steht in dieser Burg, in diesem Burgfried, auf einer Insel, in einem kleinen schottischen See. Nun gibt es hier einen Hinweis über den Verbleib dieser Franzosen und unserem Port. Und wie lange war der Herr jetzt hier schon an diesem Turm? Habt ihr vielleicht mitbekommen, wo die Herrschaften, die hier gehaust haben, hingewandert sind? Die Franzosen, meint ihr? Mhm. Die haben sich da vorne Fahrräder gekauft und sind weiter. Da vorne? Wisst ihr wohin, wenn ihr meint, weiter? Da bin ich leider überfragt, aber frag doch mal den Händler da vorne. Sein Fahrradverkäufer. Und wenn ihr die Straße runter guckt, seht ihr fern an einer Kreuzung einen kleinen Stand mit so einem Schirmchen. Ich, vor dem ein Mann steht. Ich schwing mich auf das Pony und reite zu dem Fahrradladen. Ja, du gehst zu dem Pony, drückst ihm nochmal irgendwie einen Apfel ins Gesicht. Ein Hering am besten. Und trottest langsamer als die anderen gehen können, hinter denen her. Und ihr macht euch auf den Weg zum Fahrradverkäufer. Ja. Ihr lasst das Schloss. Schreibst du gerade den nächsten Jahrhundert? Hinter euch und vor euch macht sich ein weites Tal auf. Zu beiden Seiten schwingen die Berge nach oben. Leicht bewachsen von Bäumen und vor euch steht ein Verkäufer von zwei Rädern an seinem Stand, der gerade einen fetten Bündel Goldmünzen zählt. Ein Bündel Goldmünzen, so. Ein fettes Bündel Goldmünzen. Sag, guter Mann, was ist das? Was tut ihr hier? Geld zählen? Woher kommt dieses Geld? Von meinen Fahrradverkäufen? Seid ihr nicht auch interessiert an einem meiner? Dumme Frage, weiß ich, was ein Fahrrad ist. Gib mir einen Intelligence-Check. Oh oh. Eine 9. Du hast schon mal davon gehört, du wüsstest aber jetzt nicht, wie es wirklich funktioniert. Ja, hier, es ist ein sogenanntes Zweirad. Man benutzt es, um von Ort zu Ort zu kommen. Von A nach B. Nun, und ich... die besten Fahrräder in der ganzen naja, Stadt kann man ja nicht sagen, aber hier in der ganzen Landschaft. Prächtig, prächtig. Wir würden gerne ein solches Gefährt für uns erwerben, guter Mann. Ihr habt nur zwei dieser Apparaturen. Wir sind vier. Sollten wir sie erwerben, könnten wir sie trotzdem nicht benutzen. Und zwei von uns wären eifersüchtig. Es sind Tandems. Na, das ist ja ganz klar. Seht ihr, es gibt zwei Lenkstangen und zwei Tretlager und so kann man sie gemeinsam zu zweit fahren. Es ist kontraproduktiv, wenn zwei lenken können. Die hintere Lenkstange ist auch festgemacht. Die kann man nicht bewegen. Mhm. Es ist ja ganz klar, was dieser junge Mann sagt. Wir möchten eines dieser, zwei dieser Gefährte für uns erwerben, zum käuflichen Erwerb, um von Ort zu reisen. Ja. Welches ist denn so der Preis? 10 Goldstücke pro Rad. Ich habe gerade erst einer jungen Gruppe von kräftigen Männern Einzelräder verkauft. Radsport-Enthusiasten. Ja. Sie machen etwas, dass sie, wie nennen sie das? Eine Tour durch Frankreich. Na gut. Ihr habt Geld dabei. Ah, ja. Ihr könntet es bestimmt auch bezahlen. Bezahlen wir denn diesen Mann? Hör ich in seiner Stimme, ob er uns übers Ohr haut? Gib mir einen Inside-Check. Du merkst schon, dass die weitaus günstiger zu haben sind. Ich gehe mal so um dieses Rad rum und betaste das so, was das so, was es ist, was es kann und so. Es sind, für euer Bild, es sind sehr rudimentäre Fahrräder. Es sind, ja, aus grobem Holz geschlagene, aus Holzplanken gebastelte Fahrräder, die sich auch ja nicht wirklich treten lassen. Die Tretlager sind eher als Fußablage gedacht und sonst muss man die halt wie so ein Laufrad benutzen. Sieht so aus mit einer Gangschaltung. Ich bitte dich. Narbe oder Licht? Das ist ja mordsgefährlich. Guter Mann, 10 Goldmünzen gebe ich für ein Pferd hin, das mich ohne muskulären Einsatz von A nach B trägt. Eure Gefährte sehen etwas, ja, wie soll ich sagen, nicht so praktisch aus. Und ich habe das Gefühl... Was meinen Sie damit? Ach, nur so eine Vorahnung. Ihr könnt uns... Präsentiert uns doch das gute Stück. Sehr gerne. Und er schwingt sich auf eines seiner Räder und fährt das einmal im Kreis herum. Dann wissen wir wenigstens, wie es funktioniert. Es sieht sehr wackelig aus, wie er drauf sitzt. Immer so ein leichtes Schütteln. Aber es sieht jetzt nicht danach aus, als ob es gleich zusammenfallen würde. Sind diese Räder auch in Chrom erhältlich? Ich tut mir leid, was ist dieses Chrom? Nun, lasst mich das kurz machen, das habe ich auf einem Basar in Konstantinopel gelernt. 20 Goldstücke? Ihr wollt mich wohl verarschen? 20 Goldstücke, dieses Rad ist nicht mal 5 wert. Ich gebe Ihnen 8 Goldstücke für dieses Rad. Ich habe auch nur 10 verlangt, aber... 8 Goldstücke? Wollen Sie mich beleidigen? Nee, Entschuldigung, ich dachte 10 pro Rad. Achso, Entschuldigung, dann 5! Ich gebe Ihnen 5 Goldstücke und keines mehr! 5 Goldstücke? Wollen Sie mich beleidigen? Mich? Einem Mann, dessen Großmutter im Sterben liegt? Nun gut! Ist das eine Lüge? Sie machen das nicht zum ersten Mal, merke ich. Nun, ich habe einiges... nun... Ihre Großmutter? Ha? Nun ja, sagen wir 6 Goldstücke, aber auch nur, weil ich heute guter Laune bin. Sechs Goldstücke, hat er gesagt. Ich schau mich um. Sechs Goldstücke. Und mich haben sie 7 gekostet. Wollen Sie mich ruinieren? 7! 7 ist mein letztes Wort. 9! Und was? Moment. Sie machen das falsch. Ihre Sprünge sind zu groß. Sie sagen jetzt 7? 7? Ich habe Kinder zu ernähren. 7? Aber ich habe keine Kinder. Darauf kommt es doch nicht an. 7? Ich habe Kinder zu ernähren. 7? Ich habe Kinder zu ernähren. Gut, einigen wir uns auf 8. Abgemacht. Und, ja. So. Warten Sie. Hier haben Sie ein Bild von Kindern. Haben Sie das gezeichnet? Ich nehme an, das ist so eine krude Zeichnung. Striche. Schleifchen. Das sind die Mädchen aus der Sonne in die Ecke gemalt. Das Mädchen heißt Barbara. Schön. Ja, ich danke sehr. Ich hänge das mal hier hin. Also und er hängt gut. Das so an seinen Schirm. Gehören die Apparate uns? Die Apparate gehören euch, ja. Dann werde ich meine Chrom-Spray-Dose rausnehmen. Und den vorderen Teil von einem in Chrom ansprayen. Sagt diese jungen, starken Männer, die ihr vorher bedient habt mit euren wundervollen Rädern, Werkschaften, sagt, wo sind die, haben sie gesagt, wohin sie als nächstes reisen? Ja, ich habe ihnen hier diesen Reiseführer mitgegeben und ihnen eine Tour durch dieses wundervolle Tal gezeigt. Hier, nehmen Sie. Oh, danke. Der gibt dir so einen Flyer vom, von diesem schottischen Nationalpark, in dem ihr euch gerade befindet. Irgendwas, was mir besonders auffällt an den Sehenswürdigkeiten, die auf diesem schottischen Flyer sind? Es gibt einen See am Ende dieses, ja, Tales. Aber nicht der See, in dem wir gerade nein, nein, einen kleinen See mit einem, Wasserfall, der quasi über so einen Bergvorsprung hinunterfällt. Alles sehr malerisch in Szene gesetzt. Schöne Fotografien in deinem Flyer. Und eine Höhle und that's about it. Es gibt ein Event, das jährlich stattfindet. Ist das zufällig gerade so zu dieser Jahreszeit, also jetzt aktuell, das Event? Weißt du welches, welcher Tag ist? Gib mir einen Intelligence-Check. Du bist immer noch im Mittelalter. Das ist eindeutig der 34. Julius. Ja? Was hast du? Ich hab nur eine 9. Ja, du weißt, dass Sommer ist. That's about it. Okay. Wann findet das Event denn statt? Das sehe ich doch auf dem Flyer zumindest, oder? Scheint auch im Sommer stattzufinden. Oh, sehr gut. Und wie heißt dieses Event? Es ist ein Kunstrennen. Kunst? Okay. Für oder gegen Kunst? Mit. Mit Kunst. Nun gut. Fahrradapparatverkäufer. Ich verlange, dass ihr uns anschiebt. Ein Stück. Ihr müsst einfach nur kräftig, mit den Hufen scharren. Ich verlange Anschub. Gib mir einen Intimidation-Check. Wer sitzt mit wem wo? 15. Ich will auf jeden Fall vorne sitzen. Ich will an meinem verkrumpten Teil vorne. Ich setze mich hinter den chromisierten. Die Dose ist vielleicht noch halb voll. Ich sitze hinten, weil ich kann nicht viel treten, weil ich ein Zwerg bin und zu kurz dabei. Ich merke schon. Ich sitze einfach da und mache die ganze Zeit so. Ich nehme das Pony. Ein englischer Gentleman reist nicht auf einem Rad. Ich rufe das Pony an und sage, du wolltest aber mich tragen. Hallo? Hattest du eine Intelligence über 4? Ich hab, die Frage ist, wie lange wirkt Charm Animal? Ah. Animal Friendship. Okay. Ich würde just for the sake of it sagen, Charm hat funktioniert. aber es wirft dich ab. Du bist zu groß und zu schwer. Und außerdem ist er mit ihm im Bunde. Nun? Und es würde das Tempo auch nicht mithalten. Es kommt zu mir. Ich drück ihm noch einen Apfel ins Gesicht. Na gut. Da muss man dann wohl Kompromisse eingehen. Dann werde ich mich wohl aufs Rad schwingen. Wir machen das alle zum ersten Mal. Ja, gib mir alle einen ein Acrobatics-Check. Ach du Scheiße. Hab ich da irgendwas? Zumindest. Nee. Ja, hey. 20. Uff. Ich hab eine 8. Mhm. Ich hab eine nicht natural one. 20. Aber ich muss ja auch nur drauf sitzen, ich muss ja nichts machen. Die sind beide, sitzen halt beide hinten. Weißt du? Ihr schwingt euch auf die Räder und der Fahrradverkäufer schiebt bei dir nochmal ein bisschen mit an. Du merkst, dass Bart hinter dir ein bisschen wackelig auf dem Sattel sitzt. Dir fällt es schwer, das alles auszugleichen, aber so mit ein bisschen Speed, wenn ihr den drauf bekommen habt, merkst du, dass das Fahrrad sicherer wird. Ich rufe... Ui. Ihr hört ihn vor euch Hui rufen, als auch ihr euch in Bewegung setzt. Und für euch ist es ein bisschen schwerer. Du nimmst den ersten Impuls mit, aber rutscht dann wieder zur Seite, weil er halt auch so wobbly hinten drauf sitzt und er kommt mit den Füßen nicht auf den Boden. Ein zweiter Versuch wieder zur anderen Seite und beim dritten Versuch geht es dann langsam los. Du bekommst auch Geschwindigkeit drauf. Du musst natürlich alleine strampeln. Aber so, fahrt ihr langsam nebenher auf einer mit Schotter ausgelegten Straße in dieses Tal hinein. Lasst langsam den großen See hinter euch. Die Sonne steht ziemlich mittig am Horizont und im Tal wandern die Bäume langsam die Berge hinauf. Ihr seht, ja, wir sind ja bei Monty Python, lacht nicht so dumm, wenn die Regie lacht. Und ihr seht in weiter Ferne, einen Wasserfall, der über einen Bergkamm hinunterfällt und noch außer eurem Blick irgendwo hineinfließt. Als ihr dem Flusslauf folgt, der den großen See hinter euch gespeist hat, und ihr, ich blätter, der Straße folgt. Ihr kommt über eine Kreuzung. Ihr kommt über eine weitere Kreuzung. Und in einer Kurve seht ihr zu spät die Absperrungen, die auf der Straße stehen. Und ihr brecht durch mehrere Heuballen hindurch, durch Absperrband und findet euch inmitten eines Radrennens wieder. Und als ihr einmal nach hinten blickt, seht ihr eine größere Masse an Radrennfahrern, alle mit einer Staffelei auf dem Arm und einem Pinsel bewaffnet. Neben euch fährt ebenfalls ein Rennfahrer, der in kruden Kubismen Dinge auf die Leinwand zeichnet, die offenbar diesen Wasserfall repräsentieren. Fahren wir jetzt mit denen oder sind wir quasi? Ihr seid mitten im Rennen. Ich möchte meine Peitsche benutzen, um ihm seine Staffelei wegzunehmen. Einen Angriff, bitte. 19. Ja, du schlägst einmal durch und seine Staffelei wird in der Mitte zerteilt. Sie ist noch da und er malt halt jetzt drumrum, als ein Hilfswagen neben euch heranfährt und dem Hintersitzenden eine Staffelei in die Hand drückt und eine Palette mit Farben. Perfekt. Und ihr jetzt die Möglichkeit habt zu malen. Sehr schön. Dann wollen wir das doch gerne mal machen. Ich hätte gerne einen Performance-Check von euch. Ich will noch kurz dem sagen, entschuldigen Sie, das war nicht meine Absicht. Ich habe eine 18. Ich habe eine 10. Okay. For now. Alles klar. Und von euch beiden kriege ich jeweils einen Constitution-Check. Okay. Als ihr langsam... Oh, scheiße. 15. Ich summ... Ah, oh, okay, gut, da hast du schon. 17. Ja. Hätte ich jetzt noch. Ihr fahrt über eine Berg, über eine Hügelkuppe. Ihr seht, wie vor euch langsam zu beiden Seiten der Straße Tribünen aufgebaut sind. Jubelndes Volk steht auf den Tribünen. Ihr hört durch etwas, das an Lautsprecher erinnern könnte, wenn ihr wüsstet, was Lautsprecher sind, ein Stadionsprecher. Und Pablo Picasso auf Platz 1 und gefolgt von, wer sind sie, wer sind sie? Keiner hat sie gesehen, keiner hat sie kommen sehen. Von ganz hinten aufgeschlossen, aber sie holen auf. Und ihr zieht langsam an Pablo Picasso vorbei. Auf die Zielgeraden, als ich von euch noch einen weiteren Constitution-Check bekomme. Achso. Jetzt kannst du wieder. Und ihr einen weiteren Performance, bitte. 13. Okay. Oh, Scheiße. Ich habe einen 9. Ich habe 16. Also hin und her. Okay. Und Pablo Picasso fällt leider zurück. Es ist ein langer mit einem kurzen hinten drauf. Er übernimmt die Führung. Es wird wild gemalt. Pablo Picassos Staffelei hat sich leider gespalten, aber er kommt sehr gut damit klar. Er kommt sehr gut damit klar. Er malt einfach er malt den Wasserfall auf den Schnitt. Und einen weiteren Constitution-Check von euch und einen weiteren Performance-Check von euch. Ich inspiriere dich nochmal. Ja. Ich werf dir nochmal einen kurzen Spruch zu. 18. Das kann doch nicht angehen. Ich habe noch eine 16. Scheiße. 16 habe ich auch. Ich habe eine 10. Okay. Und ihr fahrt an den jubelnden Mengen auf den Tribünen vorbei. Pablo, Pablo! Sind das eher so normales Publikum oder sehe ich viele Schnauzbärte und Barretts? Eher ein normales Publikum gemischt. Frauen, Männer, wenig in Verkleidung, außer einer, die in einer Gruppe Männer sitzt. Loretta! Du hier, Mensch. Und ihr seht die Ziellinie vor euch. Ich möchte als du... Im Vorbeifahren an Pablo Picasso möchte ich ihn angucken. Der ist schon lange hinter uns. Achso. Wie viel weit ist er schon hinter uns? An der Fahrradlänge hinter euch. Ich wirke Taumaturgie, verstecke meine Stimme, gucke Picasso an und sage... Eine Natural 20. Nein! Als das Nie an ihm vorbeifliegt. Warum? Und er nochmal auf euch aufschließt. Du siehst, er kommt nochmal in die Pedale, trittst und mit einer knappen Nasenlänge Vorsprung durch die Ziellinie bretterst. Du knapp hinter Pablo Picasso. Ich rechne kurz, Moment. Haben wir gewonnen? Ja. Ihr seid Erster. Okay. Wir haben gewonnen. Und sofort werdet ihr quasi in Empfang genommen vom Komitee, das euch gleich mit auf die Tribüne bringt. Und euch ein Pokal in die Hand drückt. Ah, ist das dieser? Und ihr... Ich glaube nicht. Ihr hört durch die Stadionlautsprecher ein knappes Rennen, meine Damen und Herren. Diese zwei unbekannten Fahrer, die scheinbar aus dem Nichts kamen, haben es auf Platz 1 geschafft. Direkt dahinter Pablo Picasso. Und in einem, auf einem Chromfahrrad der Marke, ist das Bianchi? Ach, wir wissen es nicht. Wir werden es herausfinden und euch sagen. Direkt gefolgt von Da Vinci, Van Gogh und Dalí. Wir geben über zur Siegerehrung. Und ja, ihr werdet quasi so gepusht einfach auf das Treppchen. Kriegt den Pokal in die Hand. Flasche Sekt. Ihr habt leider nur so ein kleines Fläschchen Sekt. Und neben euch steht Pablo Picasso mit seinem Gemälde von diesem Wasserfall, den er wunderschön um den Schlitz, den du in die Leinwand hineingeschlagen hast, herumgemalt hat. Sir, wie ist Ihr Name? Wir haben Ihr Gesicht hier noch nie gesehen. Mein Name ist Major P. Ainsworth, 3. Bataillon der Königlichen Füsiliere. Das ist ein ganz schön langer Name. Reicht es, wenn ich Sie Ainsworth nenne? Ja, prächtig. Sehr gut. Ainsworth, Sie haben ein hervorragendes Ergebnis hier geleistet. Und wie ich sehe, Ihr Bildnis scheint auch ein... nun, wie sollen wir das sagen? Es erinnert sehr an Van Gogh. Van Gogh hat damit die letzten 3 Jahre schon gewonnen. Er hat einen Penis gemalt? Es ist ein sehr impressionistisches Gemälde. Sagen Sie, der Künstler, was haben Sie sich dabei gedacht, den Wasserfall in solch einer wundervollen Darstellung zu zeigen? Wissen Sie, manchmal muss man die Dinge einfach so nehmen, wie sie kommen. Und ich habe noch nie zuvor gemalt. Und dieser Wasserfall hat mir einfach gesagt... Es war wie eine göttliche Eingebung. Und ich habe aber noch nie gemalt vorher. Und er schmeißt sich vor dir auf die Knie und huldigt dir. Ein großer Maler, ein großer Maler. Und ja, kommt gar nicht mehr weiter dazu, die restlichen Fahrer zu interviewen. Eine... Wundervoll. Wunderschön. Genau so. Eine, Dame in leichter Bekleidung tritt auf das Podest und reicht dir eine Kiste. Aha. Ist das? Gut. Ich habe die Flasche Sekt und den Pokal. Ich nehme die Kiste. Ich nehme dich schon. Der, meine Hände voll. Der Moderator ist leider damit beschäftigt, dich dir zu huldigen. Deswegen kann er dir leider nicht sagen, was darin ist. Na, dann öffne ich sie. Du findest eine... Nice. Eine Spruchrolle. Noch nicht umdrehen. Leg's hin. Aus. Auf der ein Wachssiegel ist. Ein schwarzes Wachssiegel mit Papa? Einem Totenkopf. Aha, nun soll ich dieses Ding verlesen. Anscheinend schon. Nun, ihr haltet schon meinen Pokal, dann könnt ihr auch meine Schriftrolle verlesen. Du öffnest die Schriftrolle und verliest Folgendes. Tod geleitet euch zu einer Tür, die direkt... Was? Zu Nein! Good job, Brian. Was? Wo hab ich das denn? Mensch, hier, hab ich das falsch genommen? Ja. Dumm! Dumm! Ich glaube aber genau, so sind die Filme entstanden. Ja, ich glaube dass auch. Leute einfach gesagt haben so und dann festgestellt, oh, ja, egal. Das, wenn ist das nun Stück geht und Slotermeier? Ja! Meierhund das oder die Flipperwald gesput. Und ich hätte gerne von allen einen Constitution Saving Throw. Auch von mir, ne? Auch von euch. Ja. Oh. Oh, das ist gut. Oh, Alter. Ich fang nur noch. 14. Ich habe eine 5. 9. 15. Eine 15. 15. Okay. Du? 15. Nein, 14. Ihr beide. Obwohl, es ein Saving Throw. Ja. Dann ist es eine 17. Ihr beide brecht in schallendes Gelächter aus. Es sprudelt einfach aus euch raus. Ihr wisst nicht, wo es herkommt. Das ist echt der Text. Als ihr merkt, wie plötzlich jedes Leben euren Körper verlässt und ihr in euch zusammensackt. Und tot seid. Was? Oh, das ist unerfreulich. Ich piek ihm so ins Auge, um zu gucken, was mit ihm los ist. Nein. Ich lache für keinen. Ist, wenn ich einen Medicine-Check machen darf, ist eine 19. Ah. Er ist tot. Er ist tot. Das ist ein Ex-Zwerg. Nun ja. Ich benutze den Arm von König Arthur, um ihn wach zu klatschen. Du schlägst auf ihn ein und es passiert nichts. Ist ein ziemlich bemerkenswerter Tag. Wo ist die Frau, die uns das gegeben hat? Die steht abseits am Podest. Sind mehr Leute gestorben? Unten in der Tribüne sieht man wild ein paar Leute rumlaufen und versuchen, jemanden wiederzubeleben. Man sieht, so ein paar sind gefallen, aber viele stehen auch noch. Was bedeutet, dass sie wohl kein Deutsch verstehen. Yeah. Was hat es mit dieser Schriftrolle auf sich? Weiß ich nicht. Ich verteile nur Geschenke. Ihr sprecht besser die Wahrheit. Oh, möchtest du mich peitschen? Oh Gott. Nochmal. Oh Gott, es ist jetzt Not. Sie widersteht meiner Magie. Jetzt ist die von Schlussdosen schreck. Oh Gott, oh shit. Ihr zwei seht, wie in einiger Ferne über den Bergsattel hinweg eine Gruppe von Radfahrern weiter ihren Weg macht. Ah. Ihr seht, schwarze Gewänder mit silbernen Helmen und Haha, dort! Ich verlange, vorne zu sitzen. Stehen hier auch noch andere Fahrräder rum? Es stehen topmoderne Rennräder rum. Ich schnapp mir mein Rennrad. Wartet. Oh Gott. Okay. Unerfreulich, das mit den beiden, aber was soll man machen? Kann man nicht machen. Wenn das sufficiently angechromt ist, kann ich losmachen. Okay. Und der Typ, der Moderator, der dich gehuldigt hat, der dir gehuldigt hat, steht ein bisschen verdutzt auf. Oh, das ist aber unerfreulich. Nun ja, man sollte diesen Witz nicht laut verlesen. Aber gut. Und was macht ihr? Hinter den Franzosen. Okay. Falls ihr auf dem Weg einen Baumarkt seht, sagt Bescheid. Ich brauche ein neues Chromspray. Ich weiß weder, was das eine noch das andere ist, aber gern, junger Mann. Und ihr schwenkt euch auf eure Rennräder und beginnt, den Berg zu erklimmen. Während ihr beiden, ihr spürt, wie ihr fallt. Ihr fallt durch absolute Schwärze, als plötzlich ein Fumm euch wieder ins in die Aufmerksamkeit zurückholt, als ihr durch den vollbeladenen Esstisch des Gastgebers knallt, ihr euch in einem dunklen, schwarzen Raum wiederfindet, der quasi nur mit einem Spot von oben auf diesen Tisch beleuchtet wird. Ihr einmal komplett durchgebrochen seid. Und er... Und ihr hört eine Frauenstimme. Oh, das ist aber schön, wir kriegen Gäste! Was? Ne. Was ist geschehen? Ich ziehe meine Frauenklamotten aus, die ich die ganze Zeit angehabt habe. Ja, stimmt. Einzige, was ist geschehen? Der sich umgezogen hat. Verzeiht! Oh, das hat mir aber gefallen. Willkommen zu unserem schönen Abendessen. Sie hätten sich aber auch gerne richtig anmelden können. Eine spontane Entscheidung unsererseits, wie es scheint. Wo sind wir? Und keine Ahnung. Du blickst dich um und du siehst vor dir eine Gestalt in Schwarz gehüllt. Du kannst das Gesicht nicht sehen. Es ist alles in Dunkelheit. Ist das der Typ mit den Thesen? Ich glaube, das ist jemand. Bin der Tod. Gevatter! Ich rutsche mal lieber von dem Tisch runter. Ja, ihr seid zu früh. Ach, das macht doch nichts, Papa. Jetzt lass doch die... Die können doch... Wir haben doch genug von allem. Ich war Richard. Und ihr seht eine dritte Gestalt am Tisch. Neben der Frau, die komplett in Pink gekleidet ist, mit hochtupiertem Haar, sitzt ein dünner, hagerer Mann, dessen Klamotten irgendwie viel zu weit für seinen Körper sind. Eine Nickelbrille auf und so... ganz fettige, nach zur Seite gegelte Haare. Setzt euch doch! Bitte setzt euch doch! Ihr seid zu früh. Ja, dann gehen wir, kommen wir später nochmal wieder. Später? Ja. Wie kommen wir denn sonst? Papa, auch das sagst du doch jedem. Ja gut, wenn er der Tod ist, hat er natürlich einen guten Punkt. Wenn, dann muss man es ja sagen, das stimmt schon. Aber was man will. Ja, gibt, also ich sehe hier keinen Ausgang. Kann man gar nichts gehen? Na, wir sind anscheinend definitiv zu früh. Ja, wo eigentlich? Also erst können wir auch zu spät wiederkommen? Was gebt ihr mir, dass ich euch zurückschicke? Wir essen euch das Essen nicht weg? Und er hebt einmal so sein Hemd hoch und du siehst einfach nur das Gerippe. Oh, das sieht ja furchtbar aus. Ich caste Prayer of Healing. Danke. Das ist 12. 16 HP kriegt er zurück. Das hilft vielleicht auch eure Stimme ein bisschen. Danke. Oh ja. Ich habe mich vorhin an einer Fischgräte verschluckt. Ihr seid zu früh. Und die Tochter grätscht wieder rein. Ach, Papa, jetzt lass doch mal, ihr seid zu früh. Du kannst dich doch an unser Gespräch gerade eben noch erinnern, oder? Wäre es nicht wundervoll, wenn diese zwei eine zweite Chance bekommen würden? Das habe ich ja gerade auch sagen wollen. Oh, ihr beiden, kommt mal her. Ihr seht ja ganz famos aus. Das Kleid hat dir sehr gut gestanden, muss ich sagen. Danke. Wie ist denn euer Name? Mein Name ist Bart. Bart, ist ein schöner Name. Ja. Ich hatte einen Freund, der hieß Bart. Er trug aber keinen. Und du? Mein Name ist Sir Niklas. ist ein schöner Name. Seht ihr, was haltet ihr davon, wenn ihr nicht einen von meinen Hüten aufsetzt und dort oben ein bisschen Werbung für mich macht? Hm? Wie ihr bereits gesehen habt, ich kann das sehr gut. Ich mache das auch sehr gerne. Oh, das ist mir eine Freude. Ne, Papa? Und es schiebt sich so in diesem dunklen Raum wie so ein Schatten zur Seite und ihr seht fünf Hüte vor euch aufragen. Einer schöner als der andere. Alles Fedoras. Einer grün mit einer Fasanfaser, Faser, meine Fresse. Faser! Einer in marineblau mit Nieten und einem aufgestickten Anker. Einer in neongelb mit so lustigen Katzenöhrchen dran. Einer in zart lachsrosa mit einem Goldfisch, der so in der Krempe herumschwimmt. Und einer aus durchsichtigem Kunststoff mit so LED-Blinklichtern drin. Oh, das ist schwer. Wisst ihr, ich habe ein kleines Hutgeschäft und könnte ein bisschen Werbung gebrauchen. Also, wenn ihr eine dieser Hüte gerne aufsetzen wollen würdet, dann könnte ich dafür sorgen, dass ihr wieder zurückkommt. Wie heißt denn eure Marke? Ja, und wo ist dieses Geschäft? Muss man dafür also sterben? Ich bitte euch. Lindas Fedoras heißen diese Hüte. Und ihr findet mich in der Hauptstraße von Edinburgh. Ich bin nur gerade zu Besuch bei meinem Vater. Bist du auch aber gestorben? Nein, guter Mann. Okay. Ich bitte Sie. Ich stehe doch in der Blüte meines Lebens. Nun, Fräulein Linda? Linda. Das bin ich. Wir könnten auch nicht nur jeder von uns einen tragen, sondern eventuell auch noch die anderen mitnehmen. Wir hätten noch garantiert Leute, die ebenfalls gerne solche wunderschönen Hüte für euch herumtragen wollen. Ich bin mir sicher, sie werden vorbeikommen. Nehmt euch einen und wir sehen uns. Aber vergesst nicht, ihr dürft die Hüte nicht abnehmen, sonst... Okay. Wer will zuerst? Hm? Hast du Präferenzen? Der mit dem Goldfisch sieht interessant aus. Ich schwanke noch ein bisschen zwischen dem durchsichtigen und dem Blau. Ich hätte gern den grünen mit der Fasanfeder. Dieser Fasanfaserfeder? Ja. Passt perfekt. Nicht? Ich nehme den blauen. Okay. Okay, ich... ich nehme den mit dem Goldfisch. Alles klar. Die Würfel sind gefallen. Ihr werdet schon merken, was es damit auf sich hat. Ihr setzt euch diese wunderschönen Fedoras auf und sie bittet euch, ihr zu folgen. Oh, kommt doch, ich zeige euch den Weg. Wo müsst ihr hin? Vielleicht funktioniert das. Ich habe noch diesen Flyer hier. Ich falte den Flyer und zeigt den Ort, wo wir zuletzt gewesen sind. Aber die sind ja noch weitergefahren. Ne? Ja. Ist der letzte Punkt von der Tour das schon gewesen, wo wir sozusagen gestorben sind? Da, wo sie mit der Fahrt... Ich würde dich dahin zurückschicken lassen, wo ihr gestorben seid. Maximal. Du weißt ja nicht, dass sie weitergezogen sind. Ja. Könntest du uns sonst dahin bringen, wo eine Gruppe von Franzosen hingefahren ist? Ich kenne keine Franzosen. Aber, ist auch nicht so wichtig. Die Franzosen. Oder war das ein Code für etwas anderes? Na, Richard? Sie guckt einmal zu ihrem Mann. Ja. dieser Ort ist ganz gut, glaube ich. Dieser. Mhm. Und sie geleitet euch zu einer Tür und öffnet diese. Und in dem Moment seht ihr, wie draußen die Tribüne steht. Ihr tretet quasi aus einem Dixi-Klo heraus in die wahre Welt zurück. Und ich pack mir an den Kopf. Trägst einen wunderschönen marineblauen Fedora. Oh. Und ich habe den roten, golden. Du hast den Goldfisch drin. Den Zartlachsrosa mit Goldfisch. Zartlachsrosa. Oh, du Scheiße. Und da schwimmt ein lebender Goldfisch drin. Ja. Oh. Okay. Gut. Nun. Ihr kommt langsam über den Bergrücken gefahren, wo ihr die anderen vermutet habt. Und ihr seht im Boden die Spuren von diesen Holzfahrrädern, wie ihr sie gefahren seid, die langsam auf ja, so etwas wie einen Höhleneingang zusteuern. Und als ihr an der Höhle ankommt, seht ihr die Fahrräder davor liegen und ja. Gut, dann würde ich sagen, die Spur ist frisch. was ist das für eine Höhle? Gib mir einen Perception-Check. Sie wird nicht bewacht, wie fahrlässig. 19. Ja. Du blickst in die Höhle hinein, es scheint eine große Grotte zu sein, natürlich geschaffen. Du siehst, dass fahles Licht durch Risse in der Decke fällt und Stalaktiten von der Decke hängen. Kleine Schwarm von Fledermäusen fliegt durch die Stalaktiten durch und dass sie nach hinten flach abfällt. Irgendwelche Spuren von Franzosen? Du siehst Fußspuren tief nach unten in die Höhle verlaufen. Ja, mein gepanzerter Freund, dies scheint der Weg zu sein. Na gut. Ja, dann folgen wir denen mal, was? Ihr macht euren Weg in die Höhle hinein. Das Licht vom Tage hinter euch zurücklassend stapft durch ja, feucht matschigen Boden. Ihr spürt diese feuchte Luft. Es wird wärmer und wärmer. Folgt diesen Fußspuren ein paar Minuten lang. Als plötzlich aus der Tiefe der Höhle Lachen ertönt. Ich habe gewusst, dass der kleine Speicherlecker es nicht belassen könnte, uns zu folgen. Folgen. Kommt, ihr kleinen Schießhasen. Ich komme für keinen Mann. Nein. Er hat's gesagt. Zeigt euch und kämpft ehrenhaft. Wir Schnecken. Gib mir einen Persuasion-Check. Nice. 5. Wer seid ihr, die Schnecken? Ihr habt den ganzen Tag gebraucht, um uns zu verfolgen. Alternativ. Lasst uns das vergildete Trinkgefäß. Und euch wird kein Leid geschehen. Und du hörst nur ein als eine Kuh einfach durch deine Peripherie hinten an der Wand zerschellt. Die nächste wird euch garantiert treffen. Also dann, lass sie uns. Ich bin fertig. Ihr zwei, was macht ihr? Ja. Ich gehe zu dem Podest. Wo die Siegerehrung war. Ist da noch irgendwie Trara? Ist da noch Action? Ja, es sind noch Leute da. Die Massen sind auch im Begriff zu gehen langsam, aber Fahrräder werden zusammengepackt. Publikum macht sich langsam auf den Weg. Liegen unsere Körper noch da? Nein. Das ist halt auch echt weird. Sehe ich den Moderator oder die Dame, die uns diese Kiste gebracht hat? Die sind ebenfalls wieder an einem Produktionswagen angekommen und packen ein. Und du siehst noch, wie er eher so einmal auf den Arsch haut und... Heute. Wink, wink. Natsch, natsch. Und sie guckt so ganz eingeschüchtert. Ich gehe zu dem Van. Hey, Sie sind doch der Typ, der vor ein paar Minuten noch vor mir gekniet hat, nicht wahr? Kann ich mich nicht dran erinnern. Mein Pilot. Wo haben Sie den gesehen? Ihr Pilot? Ach, der lange, breite. Ja, ist mit dem Fahrrad hier direkt im Berg hoch. Was? So. Ja, dann, Ich guck nochmal auf den Flyer drauf. Die Tour ging ja noch weiter, ne? Auf dem Flyer, wo sie hin, also wo die Franzosen längst gefahren sind, oder? Ja, es gibt so ein paar Sehenswürdigkeiten. Unter anderem eine Höhle. Ja, und die Höhle ist auf dem Berg? Ist die auf der Karte auf dem Berg? Die ist eingezeichnet oben auf dem Berg. Hier, das muss sie sein. Okay, Wir brauchen wieder ein Fahrrad. Oder wir oder mit dieser Kutsche uns fahren lassen. Wir kennen uns hier gar nicht aus. Wollt ihr uns einmal kurz zu denen fahren? Die können ja noch nicht so weit sein. Was habt ihr denn anzubieten? Er steckt sich so eine Zigarette an, lehnt sich an den Van. Wir können dafür sorgen, dass du nicht wieder auf den Boden kriegst. Wann habe ich jemals auf den Boden gekrochen? Ach. Vielleicht habt ihr das auch nie getan. Und wieder einmal schnipst er seine Zigarette weg. Ah, ihr habt recht, Meister. Ihr habt recht. Fährst du uns den Berg hoch? Alles, was ihr wollt, Meister. Alles, was ihr wollt. Ja, dann setzen wir uns doch mal in das Gefährt. Setzen wir uns. Ja, er steigt ein in den Van und er setzt sich in Bewegung, fährt langsam den Berg hinauf. Ihr seht nun unten in der Höhle, wie einige Köpfe auftauchen. Haha, ihr kleinen Speichellecker! Passt auf, wir haben die größte Waffe, die ihr jemals gesehen habt. Ich würde gerne einen Stein gegen seinen Kopf werfen, den ich noch von der Steinigung habe. Dann gebe mir bitte einen, Angriff bitte. So eine 14. Die nicht trifft, mein Bester. Als der Stein klack, klack, klack, klack im hinteren Teil der Höhle zum Erliegen kommt. Und wie hat euch dieser Treffer gefallen? Du wirfst wie meine kleine Schwester, du Pisser! Dann muss ihre kleine Schwester eine überaus gute Werferin sein. Du hast meine Schwester auch noch nie werfen gesehen. Und ihr hört ein... als ein übergroßer Arm wie, ja, wie ein LKW vor euch in den Dreck klatscht. In den Fingern hält er einen Stift und er beginnt zu zeichnen und zu zeichnen. Und als die Hand wieder wegfährt, steht vor euch ein massives Monster mit mehreren Augen, zwei Hörnern und... Und hier machen wir eine Pause. Ah. Und wir sehen uns um 8. Weil Brian nach dem Schrei seine Stimme erstmal... Genau. Wir sehen uns um 8 wieder, würde ich sagen. Wundervoll. Eine Viertelstunde. Ja. Das klingt gut. Und dann gucken wir weiter. Bis gleich. Noch nicht? Jetzt sind wir zurück. Ja, hallo, zur zweiten Hälfte von The Andy Fight Monty Python. Haben wir einen Finnenfax zufällig? Ja, obwohl hier heute Niklas sitzt, hat Finnen trotzdem Post bekommen von euch. Heute eine einzige Person, die wir, dessen Namen ich immer noch einfach wunderbar finde. Denn ICHQ hat sein erneutes Abo dagelassen und ist damit heute quasi... Der Lone Wolf ist quasi automatisch im Spotlight. Und, von welchem Ice-T ist er das Headquarter? Von Trendy? Trader Joe's. Ice-T, du weißt schon. Von, ja, ne, von dem Rapper. Achso, ja, natürlich. Das wäre zu einfach. Was ist das für eine Frage eigentlich? Ja, hier ist Ihr Zettel, Herr Regisseur. Ja. Wir befinden uns zurück in Schottland vor, beziehungsweise in einer Höhle. Die große Bestie, die große schwarze Bestie von A ist gerade vor euren beiden Augen in den Frame gemalt worden. Und ihr steigt aus dem Van und hört ein gutturales Brüllen, das aus der Höhle heraus... Kommt. Von euch bitte ein Initiative Roll, bitte. 10. 11. Was ist eigentlich mein Speed? Das steht auf dem Sheet nicht drauf. Stark, 25. Okay. So. Das Beast... fängt an mit einer grandiosen Natural 20 und stompt sich den Weg zu euch und beißt einmal nach Linus. Mit einer 19. Das trifft. Als es dir... Das sind 15 Schaden. Okay. Ich würde gerne meine I move for no man Fähigkeit benutzen. Die macht was? 66. Obwohl, nein, sind, du sagst 15? Ja. 15 okay, Piercing Damage, als es dich einmal zwischen beide Kiefer nimmt und die. Es muss ein Charisma Saving Throw machen. Mit einer 7. Okay, das hat es nicht geschafft. Und es bekommt. Nice. 5 Psychic Damage. 5 Psychic Damage, als es mit seinen scharfen Zähnen in deinen Körper eindringt und merkt, wie. Die Zähne langsam an deinem Knochen entlang schaben und es das total eklig findet. Nach dir tritt es einmal, indem es mit den Hinterläufen ausschlägt mit einer 22. Ich würde sagen, es tritt, ja. Und du 16 Schaden kassierst, als dich eines der beklauten Hinterläufe trifft. Außerdem kriege ich von dir noch ein Strength Saving Throw. 8. Und du bist gegrappelt, als es dich weiterhin im Kiefer behält. Na gut. Justus. Dann prügeln wir den Jungen doch mal raus da. Nun dann, ihr habt es nicht anders gewollt, wir haben es mit Reden versucht. Jetzt müssen die Fäuste sprechen. Zwei Angriffe. Schlagen Sie zu. Schlagen Sie zu. Machen wir. Der erste ist eine 17. Der trifft nicht. Ganz schön beweglich, das Vieh. Der zweite ist eine 20. Der trifft. Aha. Da würde ich dann gerne meine Bonus-Action benutzen, um noch einen weiteren Unarmed Strike zu machen. Ne, gar nicht wahr, Entschuldigung. Ich benutze einen Moxie Point und benutze The Old One Two. Ja. Mache zwei. Du schlägst einmal zu. Duckst dich unter einem imaginären Schatten weg. Schlägst ein zweites Mal zu. Der erste trifft nicht. Der zweite trifft aber mit einer 26, 25. Gut, dann würfen wir mal den Schaden aus. Der erste Schlag trifft das schwarze Biest an einer Schuppenpanzerung. Das sind 12 und 6 sind 18 Schaden. Nicht plus 6, okay. 8. Ich habe beide Male 4 draufgerechnet schon. 8 plus. Und das Biest brüllt einmal auf. Als du es einmal schön auf die Kniescheibe boxt. Ein Moxipon weg. Ihr zwei seht in der Ferne, wie das Monster Gottfried gepackt hat und im Maul behält. Ihr braucht noch eine weitere Runde, um dort anzukommen. Ich nehme an, ihr dasht. Ja. Und das Biest ein weiteres Mal nach dir tritt mit einer 19. Das trifft. Du bist gegrappelt, ne? Das ist eine 14. Trifft nicht, aber bin ich dran. Ist dein Schaden. Ach so, habe ich dich ausgelassen. Es tut mir leid, Linus. Ja. Ich will ihn zuerst angucken und sagen. Achso. Kämpfen wir. Angriff. So. Oder relokalisieren wir an einen Ort, wo kein Kampf stattfindet. Du hängst im Maul des Biestes fest. Und das frage ich. kein Rückzug, wir kämpfen. Na gut. Also bin ich wieder bei 16, der Angriff hat noch nicht stattgefunden. Ja. Oder wie? Ist gut. Okay. Dann greife ich das Biest an. Mit zwei Angriffen meines Kurzschwertes und einem Angriff meiner Peitsche. Bitte. 21, das zweite ist eine 18, das dritte ist eine 14. Was war das erste? Das erste war eine 21. Die ersten beiden treffen. Okay, ich würde... Nein, okay, habe ich jetzt nicht früh genug gesehen. Aber für die nächste Runde, wie groß ist das Vieh? Ist es large oder ist es huge? Es ist huge. Okay. Guti, dann würfle ich jetzt meinen Schaden. Sind einmal 6 Slashing Damage. Und einmal 12 Slashing Damage. Alright. Du lässt deine Peitsche spielen mit dem freien Arm, der noch so aus dem Maul heraushängt. Die Peitsche schlingt sich einmal um den Hals des Monsters und ein zweites Mal schlägst du zu. Das Monster stompt einmal nach dir, Justus. Jetzt mit einer 12. Das trifft nicht. Und es versucht, dich herunterzuschlucken. Mit einer 13 gegen deinen AC schafft sie nicht. Nein, dann würde ich gerne meine Reaction benutzen, um eine Repose zu machen. Das heißt, ich kann ihn nochmal angreifen. Bitte sehr. Das ist eine 16. Die trifft nicht. Na gut. Das Monster reißt einmal seinen Mund weit auf, versucht dich nach oben zu werfen und zu verschlucken, aber du bleibst quasi so ein bisschen zwischen seinen Kiefern stehen. Ich halte es offen mit dem Arm von King Arthur. Justus. Ja, dann Rinse and Repeat, wie es so schön heißt. Der erste trifft nicht. Der zweite Angriff trifft auch nicht, wenn es wieder eine 17 ist. Ja, AC liegt bei 18. Okay, das war langweilig. Machen wir weiter. Linus. Oh Gott, ich bin wieder dran. Entschuldigung, ja. Ich würde gerne noch meine Bonus-Action benutzen, um einen weiteren Angriff zu machen. Bitte sehr. Das ist eine 18. Trifft. Warte mal, jetzt muss ich kurz mal gucken. Ja, und ich benutze wieder einen Moxie-Point, um zwei weitere Angriffe zu machen. Der erste trifft nicht. Der zweite trifft allerdings. Wieder Rinse and Repeat, genau wie gerade. Bitte sehr. Das sind 17. Mhm. Alles klar. Linus. Ja, ich greife wieder dreimal an. Das ist eine 16, eine 22 und eine 26. 22, 26 trifft. Genau, das ist dann einmal mit dem Schwert und einmal mit der Peitsche. Ich würde gerne den Angriff mit der Peitsche zu einer Menacing Attack machen. Was bedeutet, er muss einen Wisdom Saving Throw machen oder Frightened sein bis zum Ende von meinem nächsten Turn. Warte kurz. 8. Du bist gegrappelt, ne? Ja. Okay. Das sind 8, das sind 6, das sind 14 plus den Superiority Die. Sind 17 Schaden insgesamt. Und ein Wisdom Save. Ein Wisdom Save mit einer 22, 21. Schafft er. Als du ein weiteres Mal mit deinem Schwert in seinen Gaumen hineinstichst und die Peitsche eines der Augen erwischt, das auseinanderplatzt. Okay. Ihr zwei kommt dazu gespurtet. Natural 20. 19. Okay. Was ist dein Dexwert, Kollege? 8. Also minus 1. Gut. Du warst? Ich hab 19. 19, alles gut. Belastend. So. Das Monster. Huha. Schafft es gerade seinen Save und versucht ein weiteres Mal, dich zu verschlucken. Ich weigere mich. Mit, mit einer 25. Nein. Schmeißt dich ein weiteres Mal in die Luft. Diesmal fällst du quasi wie im Köpfer nach unten in den Hals des Monsters und bist erstmal blinded und restrained. Und gegen dich stompt es ein weiteres Mal aus. Ja. Mit einer 12. Nein. Was uns zu Henne bringt. Ich caste Command. Das ist ein Wisdom Save. Mhm. Please. Eine 18. Warte. 8. Ja, dann hat das Ding geschafft. Toll für ihn. Und dann benutze ich meine Bonus-Action und schaue es an und sage... Niemals verschluckst du meinen Kollegen! Eine Charisma-Save ist das? Nein, ein Wisdom-Save, aber gegen mein Charisma. Ja, eine 18. Ja, okay. Toll. Als es dich anguckt und dir entgegenbrüllt. Toni. Ja. Ich schau mir diese Kreatur an. Hätte nicht gedacht, dass ein Geschöpf solche Ausmaße an Hässlichkeit haben könnte. Dennoch werfe ich ihm einen Kuss, einen Luftkuss zu. Einen Kuss des Todes. Ja. Es muss einen Rettungswurf gegen meinen... Ein Charisma-Rettungswurf gegen eine 7 machen. Eine 7. Ja, das reicht nicht. Es ist doof. Es stirbt direkt. Es gibt erstmal Damage hier, genau. 2d8, 6 plus 12. 12 Damage. Das mal. Und ich würde eine Bonus-Action benutzen, um Healing Word auf Ainsworth zu casten. Mhm. So. Ja, du spielst einmal kurz auf deiner Laute und wirfst einen Handkuss ihm entgegen. Du siehst einen grün geformte Lippen, die durch die Luft schweben, das Monster am Hals treffen und augenblicklich brennt sich dieser Kussmund in den Hals des Monsters. Justus. Was krieg ich denn zurück? Du kriegst von mir, ich mache einen Dreier-Slot. Das heißt, dass du 3d4 plus 4 bekommst. Die musst du würfeln. Also ich muss die hochschicken. Hey. Ja, dann, aha! Noch immer noch nicht zu Boden gegangen und auch noch den. Dann boxe ich ihm mal ordentlich in seinen Fettbauch. Mit einer 21. Die der trifft. Erste. Ich würde gerne meine Bonus-Action. Dann kommt ja nochmal der zweite Angriff, den ich ja sowieso habe. Der wiederum trifft nicht, aber ich würde auf den ersten meine Bonus-Action benutzen, einen Moxie-Punkt ausgeben. Das wird langsam knapp. Mache zwei Angriffe. Der erste trifft, juhu. Mhm. Der zweite trifft auch mit einer 19. Und jetzt benutze ich noch einen Moxie-Punkt. Und, hast du noch welche? Ja, einen habe ich noch. Also danach habe ich noch einen. Ich habe zwischendurch welche wiedergekriegt, okay, durch den Schaden, den ich bekomme. Versuche es prone zu schlagen mit meinem einen dritten Schlag. Da kriegt es keinen Schaden von. Also ich habe jetzt dreimal getroffen, aber... Nein, der trifft nicht, also geht es nicht zu Boden und jetzt bekommt es Schaden. Och, nö, 15 plus 12 sind 27. Okay. Ja, du boxt dem Biest in den Magen. Du siehst, wie deine Hände oder deine Fäuste tief in das Tier eindringen. Spür ich einen Helm? Du spürst keinen Helm, aber du spürst, wie sich die Muskeln des Biestes kontrahieren und es ein weiteres Mal aufschreit. Du bist restrained und blinded im Magen des Monsters. Kriegst 11 Schaden ab. Okay. Acid Damage. Damit war es das erstmal für deinen Turn, ne? Wieso? Wenn du restrained bist. Das heißt ja nicht, dass ich nichts machen kann. Dann tun sie das. Das ist nur, dass ich Disadvantage habe. Ich benutze Second Wind, um ein paar Lebenspunkte zu regenerieren. The more you know. Kann ich versuchen, dich zu befreien. Ach so, okay, ich bin jetzt hier. Nice. 9. Du regainst 9. 2, was bedeutet... Ne? Ja, und dann greife ich ihn dreimal. Aber mit Disadvantage. Der erste ist eine 13, das tut nicht. Der zweite tut auch nicht. Und der dritte. Ja, das auch nicht. ihr zwei, wo habt ihr euch hinbewegt? Das habe ich jetzt nicht mitgemacht. Du so, stehst ich wo? Ich hab kein Movement angekündigt. Ich würde in die Nähe von Ainsworth gehen. Okay, wir nehmen dich als Fimmler. Ainsworth. Und ich habe keine große Bewegung. Du bleibst hier hinten. Alles klar. Das Biest sieht, wie du in die Gruppe dazu stößt und versuchst, dich zu beißen mit einer 12. Ja. Und tritt ein weiteres Mal auf mich. Gegen dich mit einer 24. Das trifft, würde ich sagen. Mhm. Damage, als es dir einmal auf den vorderen Teil deines Fußes tritt. Ach so. Oh. Jetzt habe ich wieder einen Moxie-Punkt dazu gekriegt. Ne? Mhm. Das hat nicht funktioniert, das hat nicht funktioniert. Henne wäre dran. Ist das ein Biest? Es ist ein, ja. Gut, ich caste Dominate Beast. Also Huge Monstrosity. Achso, es ist eine Monstrosity. Ja. Ja, dann geht es, glaube ich, nicht. Ich noch einmal kurz schnell gucken. Nee, wenn es kein Beast ist, dann geht es nicht. Dann caste ich Command. Try it. Das ist ein Wisdom Save, bitte. Ja. Das ist eine 13. Damit hat es das nicht geschafft. Es benutzt eine Legendary Resistance, um den Save zu schaffen. Wow. Jetzt gucke ich es nochmal an. Und sage... Jetzt hast du eine Legendary Resistance. Mhm, natürlich. 17. Ja, toll. Ich dreh mich um, geh aus der Höhle raus. Toni. Ja, ich bewege mich zu Ainsworth, lege ihm meine Hand auf die Schulter und sag so, schön die Fäuste oben lassen. Und cast einmal Heroism. Kriegst 4 Temporary Hitpoints. Oh, cool. Immer mal dran. Immer am Anfang der Runde, ne? 6. Oder nicht? So mein... Spellcast-Modifier. Das wäre 4. Ja. Mhm. Achso, so, und Healing Word nochmal. Zweiter Slot. 2. 6. Wieder 10. Wow. So, da mehr weniger. Zack. Justus. Ja. Zack. Du bist. Ja. Hopp, hopp. Erster Angriff. Trifft nicht. Zweiter Angriff. Trifft. Und nochmal, weil du jetzt Disadvantage hast, da neben dir ein schillernder Hut aufgetaucht ist, durch dessen Krempe ein Fisch schwimmt, von dem du... Ja, der trifft dann auch nicht. Scheiße. Oh nein. Ah, das ist irgendwie unangenehm. Kurz irritiert worden von dem Fisch und... Und dann benutze ich mein Movement, um von ihm wegzugehen. Wohin möchtest du? Richtung Arsch. Richtung Arsch. Okay. Wunderbar. Vielleicht kommt der schwarze Ritter da wieder raus. Der Kuchenritter. Linus. Wie viel Schaden bekomme ich? 5, 11, 12, 17, 18. Das ist krass. Ja, da verliere ich auf jeden Fall einen Körperteil. ich habe eben die 4 gewürfelt und es wäre ein Bein. Okay. Gut. Du spürst, wie die Magensäure des Biestes langsam durch dein Bein frisst und am Knochen kurz Halt macht, bis es einfach abfliegt. Hört von innen von dem Wesen ein. Oh Gott, dieser Schmerz! Ah, es tut so weh! Ah, hat jemals jemand solchen Schmerz gespürt? Oh, mein Bein! Mein teures Bein! Wie soll ich jetzt mein großes Fahrrad fahren? Wie? Gott, wie lässt du das zu, mein Bein? Dann greife ich da immer nach. Das trifft nicht. Das trifft auch nicht. Das trifft auch nicht. Ja. Alle deine Bemühungen im Magen des Biestes haben keinen Erfolg. Als ihr hinter euch gellende Kampfschreie hört, eine Gruppe von Männern kommt in die Höhle gerannt und sind es 1000 Ritter mit Schillern? Stellt sich hinter euch auf. Und die sind gekleidet in ja, bräunliche Rüstung aus Holz und Schilf. Und alle ziehen ein Schwert und halten ihre Action. Das Biest tritt einmal gegen dich aus mit einer 26. Ja, das trifft dann wohl. Das sind 12 Damage, als es dir einmal in den Magen tritt und du kurz zusammenzuckst und es sich dann umdreht, um nach dir zu beißen. Oh! Mit einer 27. Und das sind 10 Schaden. Mhm. Als du merkst, wie du von dem dicken Kiefern des Biestes gepackt wirst und in die Luft gehoben wirst. Okay. Henne. Ich laufe hier an dieser Seite an das Vieh heran. Mit meinen 25 Speed. Nee, an die andere. Nee, also schon an das Vieh heran. Ja, genau da. Und ich schreie es von hinten an. Ich benutze, hast du schon gewürfelt? Nee. Achso. Und benutze schon mal meine Bonus-Action und nehme alle Kraft, die ich habe und halte mir den Hut auf den Kopf, damit der nicht abfliegt und schreie ganz laut. Eine 12. Eine 11 sogar. Warte. 8. 11. 12. Und es benutzt eine weitere Legendary Resistance, um den Save zu schaffen. Okay, und dann klatsch ich es mit meinem Hammer. Das ist eine 23. Die trifft. Und dann kriegt es erstmal. Hoppla. Das ist nämlich einen super heftigen Divine Strike. Dann kriegt es erstmal 10. 10 durch den Hammer und 6 Radiant Damage. Mhm. That's what happens. Alles klar, ja. Du rammst deinen Hammer in den Schenkel des Biestes. Und die Kniescheibe zertrümmern. Du hörst ein leises. Und dann ruf ich rein. Ich hab seinen Namen vergessen. Chromio! Ich habe dein Bein gerecht. Toni. Ja, ich behalte auf jeden Fall meine Bonus-Action. Obwohl. Ich mache erstmal den Kuss des Todes. Wieder. Aus der Nähe muss es auf jeden Fall nochmal ordentlich was tun. Wieder Charisma-Rettungswurf. Eine 2. Okay. Ja, 7. 7 Schaden. Giftschaden, wohlgemerkt. Ich weiß nicht, ob das in irgendeiner. Ne? Gift. Nee. Tut ihm nichts. Okay. Also, ja, das negiert jetzt den Schaden nicht. Also, okay. Er kriegt den Schaden trotzdem. Henne, Toni, Justus. Ja, naja. Nun, jetzt stehe ich hier woanders. Macht trotzdem das Gleiche. Der erste trifft mit einer 20. Habe ich dich gebissen? Ja, hast okay. Du. Und ich habe auch Schaden bekommen. Okay. Da aber versuchen wir uns mal rauszuprügeln aus diesem Biss. Mach mal. Der erste trifft mit einer 20. Der zweite trifft mit einer 22. Ich benutze einen Moxie-Punkt. Die kriege ich nämlich regelmäßig wieder, weil ich so viel gebissen werde. Was voll geil ist. Mache nochmal zwei Attacks. Der erste trifft nicht. Der zweite trifft. Das heißt, ich habe insgesamt dreimal getroffen. Give me your damage. I do. Mm. 17 und 12 sind 29. Alter. Mhm. Du prügelst auf das Vieh einfach ein, das gerade den Kopf auf deiner Höhe hat. Du quasi einmal so ein bisschen runterziehst und bam, bam, bam, bam, immer wieder draufhaust. Linus. Ausspucken. Ausspucken. Linus. Du bist. Was tust du? Ich kann schauen. Achso. 4, 10, 16, 17, 18. Okay. 18 Poison Damage. Oder Acid Damage, besser gesagt. Dann, ja, versuche ich. Ich kann ja nur angreifen. Ich kann ja nicht anders raus, oder? Hm. Dann versuche ich anzugreifen. Upsi. Nö. Nö. Oder 17 trifft nicht, oder? 17 trifft nicht. Dann? Tut mir leid. Die Gruppe von Männern, das Messer erhoben, nimmt einmal die Hand an die Brust, reißt sich eine Brustplatte auf, schreit: Wir sind die Judäische Volksfront, fliegendes Suizidkommando, Einsatzkommando, Achtung! Und alle rammen sich den Dolch in die Brust und einer nach dem anderen fällt blutend hinüber. Das Monster dreht sich um und versucht, den nervigen Nieschreier neben sich zu töten. Das war sein Save und das ist eine 20. Ja, gerade. Du kriegst 14, warte, 19 Slashing Damage, als es seine Zähne in dich hineingräbt und er nach dir tritt. Cutting Words. 19. Cutting Words. Cutting Words, ein D8. Dankeschön. Was wolltest du, Heiner? 3. Also 16. Achso, brauche ich gleich. Ja, dann packe ich das. Mhm. Ist hier zufällig irgendwo eine Hecke in der Nähe? So, gib mir mal einen Perception-Check. 9. Du guckst dich in der... Eine Hecke oder eine Prostituierte. Ja, ja. So muss man das sagen. Du guckst dich in der Höhle um, suchst nach etwas Grünem oder nach etwas leicht Bekleidetem. Und was Grünes findest du nicht, aber etwas leicht Bekleidetes, nämlich einen massiven Arm, der immer noch mit einem Stift über euch in der Decke hängt. Hm. Nee, das hört mir nicht an. Das ist nämlich tatsächlich der Gag. Henne. Mit der Strawberry. Ist nicht lustig, wenn du es erklärst. True. Hast du geguckt? Du bist, ne? Ja. Ja. Kurze Frage, ist Channel Divinity, ist es eine Action? Oder ist das passiert? Action. Ja? Okay. Toni, du bist danach. Mhm. Ich hau es mit meinem Hammer. Ja. Ich hau es nicht mit meinem Hammer. Aber ich, Hänge ich jetzt auch irgendwie in seinem Kiefer oder hat es mich einfach nur gebissen? Er hat dich nur gebissen. Okay. Ich benutze meine Bonus-Action. Mhm. Und sage... Nee! Mal, beißt du mich noch einmal! Eine 17. I can play this game all day long. Hm? Toni. Fällt mir der große Arm über uns auf? Du bist seinem Blick ein bisschen gefolgt? Ja. Okay, okay. Ich schaue zu dem Arm hoch und frag ganz nett, ja, weil da hat er irgendwie auch einen Stift in der Hand, ob er nicht die Kreatur eventuell einmal kurz mit der Hand runter. Wäre ganz cool. Suggestion. Was kriegst du von mir? Wisdom Saving Throw. Und ist das nur ein Arm? Wie viel Wisdom kann der haben? Eine 10. Dann hat er es nicht gepackt. Als der Arm einmal nach unten fährt. Oh, Scheiße. Wo sagst du? Die Bestie einmal in der Mitte quasi zermatscht. Du. Scheiße. Du schlitterst so ein bisschen aus dem Magensaft heraus. Die Mageninhalte haben den Stoß für dich abgefedert und du schlitterst so raus. Kriegst aber gleich nochmal einen Acid-Schaden. Und ihr kriegt ein bisschen Force-Damage ab, als die Hand euch so ein bisschen zur Seite wegschleudert. 5 Force Damage für die, die von der Hand getroffen werden. Mhm. Und du bekommst nochmal 22 Acid Damage. Na gut, aber ich bin noch bei Bewusstsein. Mit einem Hitpoint. Das Monster liegt vor euch platt wie eine Flunder. Und ihr hört nur noch entfernt das französische Fluchen, das sich langsam im Höhleninneren verliert. Ja. Ein weiterer Sieg für mich. Ich guck jetzt auch mal den Ritter an. Oder? Ist das Bein noch irgendwo zu finden? Was habe ich geschrieben? Gib mir einen Investigation-Check. Achso, nee, warte. Nö. Also. Ah ja, genau, ja. Investigation-Check mit Advantage. Stimmt ja. 9. Ja, du greifst einmal so in die Eingeweide des tot vor euch liegenden Monsters und wühlst so ein bisschen rum und merkst, ah, okay, nee, das ist ein, muss ein Rippenknochen sein von diesem Tier und wusstest da so ein bisschen rum und ziehst etwas raus, das entfernt an ein Bein erinnern könnte. Oh. Könnte auch ein Arm gewesen sein. Man gut, weiß es egal. Jetzt nicht mehr so genau. Ich geh mal zu ihm. Mensch, junger Mann, das sieht aber nach einem schlimmen Biss aus. Das, es hängt noch Fleisch dran, es ist so ziemlich zerfressen. So ein Stumpf eigentlich. Ich habe da ein altes Hausmittelchen von der Armee. Ich versuch mal hier das Bein. Das haben wir gleich wieder. Nur an der Natural 20, Baby! Und. Nice. Ja, er holt ein bisschen Nähzeug raus und macht irgendwie kurz so mit seiner Pfeife so einen Nadelhals und fängt dann an, dir den Stumpf des abgetrennten Armes von König Artus wieder anzunähen. Und ja, und schafft es durch seine medizinischen Kenntnisse, das Bein aus dem Krieg oder den Arm noch besser anzubringen, als das natürliche Bein gewesen wäre. Wenn du mit diesem Arm jetzt jemanden angreifst, hast du einen zusätzlichen Damage-Teil. Genau. Wartet einen Moment noch. Hinter euch liegt die Gruppe von des Suicide Squads. Judäische Volksfront? Genau. Judäische Volksfront. Und vor euch das zermatschte Biest. Tief in der Höhle hört ihr das verklingende Gelächter der Franzosen. Ich kanalisiere erstmal meine Göttlichkeit und caste Preserve the Knee. Literally the Knee. Muss ich die Hitpoints dann exakt zwischen uns aufteilen oder kann ich die quasi verteilen zwischen mir und einem Ziel? Was sagt der Kleriker? Also es ist ein Life-Cleric, du kannst sie aufteilen, wie du möchtest. Okay, du kannst nur nicht über die Hälfte gehen. Genau. Ja, nimm mal so viel, dass du quasi so weit kommst, wie du kommen kannst. Das wären... Das wären 38. Ja, ich glaube so. Okay. Und die zwei schieße ich. Ja, du verteilst ein bisschen göttliche... Göttlichkeit? Nie Magie. Manie? Manie. Was für Rüstung tragen diese Judäa-Leute? So eine aus Bambusstäben zusammengezimmerte. Also... Nichts, was deiner chromglänzenden etwas entgegenzusetzen hätte. Ja, also dafür habe ich ja... Also gut, ich wäre dafür, dass wir hier ungefähr eine halbe Stunde bis Stunde stehen bleiben und diesen Teil der Höhle verteidigen. Ist der Arm noch da? Der Arm ist an seinem Bein. Ach so. Damit halte ich jetzt meine Peitsche. Okay, I get it, ne? Was macht ihr? Das Gelächter in der Ferne. Verstummen lassen. Das ist verstummt? Das Fluchen in der Ferne. Das auch beides. Lacht ihr, oder? Ich meide es zu lachen. Okay. Aber ich halte mal lieber wieder den Hut auf dem Kopf ein bisschen fester. Lebt der Goldfisch noch? Lebt er noch? Ja, ja. Er lebt noch. Ja. Er ist noch festgemacht in der Krempe. Ja. Er lebt noch. Ihr geht weiter in die Höhle hinein. Ich folge dir. Ja, und das Licht. Bleibt er stehen. Kommst du mit? Ich bleib stehen. Nun, okay. Gut, wenn es so sein soll, dann bleibt er halt hier stehen. Du siehst, wie die Party langsam hinter dir verschwindet, als du immer noch dem Höhleneingang entgegenguckst und siehst, wie langsam der Himmel in orange-gelb getaucht wird. Ja. Ich bewege mich für keinen Gruppenzwang. So ist das. Und ihr geht tiefer in die Höhle hinein. Es wird immer steiler und die Höhle wird immer enger. Es läuft zusammen. Ihr geht so eine halbe Stunde gut. Ein paar Minuten später gehe ich hinterher, aber es ist meine Entscheidung. Als ihr an eine breite Schlucht kommt, die Höhle in zwei Teile teilt und über die breite Schlucht führt nur ein Weg hinüber, eine kleine schmale Hängebrücke, und die schwingt im leisen Wind, der durch diesen Spalt zieht. Tja, dann müssen wir wohl über diese Brücke, you don't say, gehen. Oh, mal das Offensichtliche hier. Wie ist eure Marschrichtung? Ich gehe zuerst. Bin dahin da. Ich gehe. Ich warte bis. Ich guck nochmal nach hinten, um nicht vielleicht Gottfried doch noch irgendwie hinterhergewatschelt kommt. Damit ich ganz, ganz das Schlusslicht sein kann. Und wenn ich ihn nicht sehe und es länger dauert, dann gehe ich eben halt hinter den beiden hinterher. Gut. Als ihr auf die Brücke zutretet, kommt wie aus dem Nichts ein kleiner, bärtiger Mann aus der Ecke gesprungen, mit fauligen Zähnen und grauem Star in den Augen, in Lumpen gekleidet. Onkel! Onkel, seid ihr das? Der zu euch hingestürzt kommt. Stopp! Wer die Brücke des Todes zu überqueren verlangt, muss mir zuerst drei Fragen beantworten. Nun, ich als Erster hier stehe, werde ich das wohl tun? Gut, Junge. Wie ist euer Name? P. Ainsworth. Was ist eure Aufgabe? Den Heiligen Gral zu finden. Was ist eure Lieblingsfarbe? Blau. Okay, wir dürfen drüber. Wartet, vielleicht nein. Bart, möchtest du nicht zuerst? Ich dachte, ja? Ich weiß nicht. Wolltest du nicht der Letzte sein? Ich wollte eigentlich. Aber wenn es mir so anbietet, scheint ja keine Gefahr zu sein. Nein. Ja, okay, dann gehe ich weiter. Bitte. Ja. Wie ist euer Name? Bart. Was ist eure Aufgabe? Diesen Herrschaften folgen, den Heiligen Gral zu finden. Welches Pokémon hat die Nummer 001 im Pokédex? Oh mein Gott. Glumanda? Du spürst, wie unter dir ein Katapult so ausgelöst wird. Und dich in die Weiten der Schlucht schießt. Ich hätte aber auch Glumanda gesagt. Bisasam. Nee, Bisasam. Ich dachte schon so, Moment. Er ruft dir hinterher. Bisasam! Wer möchte als nächstes diese Brücke überqueren? Ja, dann versuche ich das doch mal. Wie ist euer Name? Sir Nicholas. Was ist eure Aufgabe? Den Heiligen Gral zu finden. Wer wird als einziger Mann der Apollo 11 Mission nicht den Mond betreten? Den Mond von welchem Planeten? Der Erde. Sind die ersten beiden. Nee! Alter, was das aber machen? Das war die falsche Antwort. Auch du. Scheiße. Ihr seid schon nirgendwo. Oh. Toll, ey, die erste Frage hätte ich gewusst. Also gut. Deswegen hat er dir die auch nicht gestellt. Dankeschön. Wie ist euer Name? Gottfried der Kronritter. Was ist eure Aufgabe? Den Heiligen Gral zu finden. Was ist eure Lieblingsfarbe? Chrom. Und ja, euch ist freies Geleit über die Brücke geboten. So, danke, Onkel. Die Brücke ist gerade breit genug, dass einer von euch drüber laufen kann. Und bedauerlich mit den beiden jungen Männern wieder. Das scheint öfter zu passieren. Sie sind auch das erste Mal wiedergekommen. Am Ende der Brücke seht ihr, wie aus dem Dunst der Höhle ein weiterer Spalt auf sich auftut. Und ja, vor diesem Spalt steht ein Kellner und raucht eine Zigarette. Sieht euch kommen und schmeißt die Zigarette weg. Bedeutet euch zu folgen. Ja, gut. Ja. Und er sagt nichts, er... Wir folgen. Ich folge keinem Mann. Er geht direkt zu dir hin. Und deutet in die Richtung, um dich vorzuschicken. Aber nicht, weil ihr es mir gesagt habt. Und ja, er führt euch durch diesen schmalen Gang. Du gehst vor und immer wenn du nicht weißt, okay, welche Abzweigung nehme ich jetzt, deutet er einmal. Warte, bis er einen Schritt macht und dann mach ich zuerst einen Schritt. Und ja, du gibst eigentlich den Weg vor. Offensichtlich. Und schließlich kommt ihr vor einer großen hölzernen Tür an, die er aufmacht und ihr tretet hinein, findet euch in einem Weinkeller wieder, den ihr durchquert, kommt durch eine große Küche, in der gerade viele Köche am Kochen sind und er bedeutet euch immer wieder mitzukommen. Ihr seht das Feuer auf dem Herd, das in die Höhe schnellt. Ich gewöhne mich heute daran, sehr viele Dinge einfach zu akzeptieren. führt euch durch die Küche hindurch, öffnet die Tür und vor euch macht sich ein großes Restaurant auf, ein großer weiter Saal mit rotem Teppich und barocker Einrichtung mit so einem Kristall Kronleuchter. Edles Klientel in Anzügen und Frauen in Kleidern gekleidet und man wirft euch kurz irgendwie so einen abschätzigen Blick zu. Ihr seid blutüberströmt, du hast einen Arm als Bein. Macht sich übrigens sehr gut. Ich trage auch ein Kleid. Du trägst auch ein Kleid, ein leicht verschmutztes. Und der Kellner deutet euch zu einem Tisch und bedeutet euch Platz zu nehmen. Setz mich, ich gucke ihn an und ich sage, ich bin die Frau, so müsst ihr bezahlen. Gut, gut. Wenn das die Regeln sind. Ihr zwei spürt ein weiteres Mal, wie ihr durch tiefste Tiefen fallt. Ein weiteres Mal. Als ihr durch den Esstisch des Todes brecht und euch Linda ein weiteres Mal grüßt. Oh, ihr seid zurück. Ihr wollt mir erzählen, wie es war da oben. Kommt meine Hüte gut an? Habt ihr erste Bestellungen? Also, nicht um... Also, wahrscheinlich war die Person, die sich... Also, die erste Person, der ich mich genähert habe, die ist irgendwie ziemlich schnell davon gerannt, als sie mich gesehen hat. Sie meinen, sie wollte ihren Geldbeutel holen? Höchstwahrscheinlich. Das ist ein unverkäufliches Unikat, das Sie da tragen. Aber wenn wir Werbung machen sollen für Ihren Laden, dann können Sie mir doch keine unverkäuflichen Unikate zu Werbezwecken geben, Fräulein Linda. Nun, Sie wissen doch, was Haute-Couture ist. Das ist das Beste, was man so zeigen kann. Und darauf werden andere Kollektionen entworfen. Ich bin tot. Ja, das wissen wir. Wir waren neulich schon mal hier. Wir kennen dich, wir kennen Linda, Richard. Richard. Schön, euch wiederzusehen. Wie geht's den Kindern? Nehmt Richard bitte mit. Ach Vater, jetzt fang nicht schon wieder so an. Ich nehme an, ihr möchtet zurück an die Oberfläche. Das wäre wirklich, allerdings können wir keinen weiteren Hut tragen. Aber können wir Hüte tauschen? Können wir? Also es ist auch wichtig, den Kunden die Vielfältigkeit des Angebots zu präsentieren. Nein, Hüte tauschen nicht. Aber ich habe auch schon über diese Möglichkeit nachgedacht. Vater! Und Tod steht einmal auf, kommt zu euch rüber. Nee. Legt eine Hand auf eure Schulter. Oh nein, und wir kriegen jetzt einen Kopf. Krallt sich einmal fest in euer Schulterfleisch und zieht nach oben. Ein zweiter Kopf erwächst euren Schultern, der jetzt eurem ersten sehr ähnlich sieht, aber auch keinen Hut trägt. Oh, nun ja, ihr kennt das Spiel. Hier, diese habe ich noch zur Auswahl. Ich nehme den mit LEDs. Direkt. Okay. Okay. Es gab noch den mit den grünen und welchen gab es noch? Es gab einen grünen mit Fasanfeder und einen neongelben mit lustigen Öhrchen. Dann nehme ich den neongelben zu dem lachsfarbenen, passt doch. Geil. Vielleicht kannst du dann Donnerschock einsetzen. Oder Kreuzhieb. Ja. Nun, dann wollen wir eure Freunde nicht weiter warten lassen. Sie sind auch gerade beim Abendessen. Und sie führt euch ein weiteres Mal durch die Schwärze des Todes. Ich möchte den LED-Hut anmachen, um die Schwärze ein bisschen zu erhellen. Du hast das Gefühl, dass die LED-Lichtstrahlen direkt neben dem Hut einfach in den Boden fallen. Und sie öffnet die Tür, ihr tretet hinaus und findet euch auf der Toilette eines Restaurants wieder. Okay. Zusammen in einem Booth oder was? Ja, ich wollte gerade sagen, ich gehe zuerst raus und du zählst bis 10 und kommst danach. Okay. Okay. Dann gehe ich raus. Ich wasche mir aber noch die Hände. Ja, du trittst aus der Booth. Gehst dir die Hände waschen. Und kurze Zeit später kommst auch du. Und auch ihr tretet in ein großes Restaurant. Du siehst Pflanzen, die am Fenster entlang stehen. Und ja, du entdeckst deine Kumpanen am Nebentisch eines Mannes, der doch recht beachtliche Fülle angenommen hat. Und vor ihm auf dem großen runden Tisch häufen sich Tellerberge, leere Teller. Mhm. Er hat in sich reinstopfen müssen, wahrscheinlich schon den ganzen Abend. Ja, gesellen wir uns den anderen beiden noch mal dazu. Hm? Hallo. So ja. Sieht man sich, so sieht man nicht wieder. Ungewöhnlich. Ach, das, ja, das. Passiert. Entschuldigung. Wir haben diesen Abend seit 2 Wochen geplant. Endlich sind wir die Kinder einmal losgeworden. Das hier sollte etwas Romantisches zwischen uns beiden werden. Ja, nun ist es etwas Romantisches zwischen uns 6. Das ist schön zu hören. Ich liebe dich auch. Guter Herr, haben Sie jemals von Diabetes gehört? Halt die Fresse, lass mich in Ruhe essen. Und ihm wird ein weiterer Teller gebracht. Auch euch werden nun Teller gebracht. Eine Vorspeise, wie es aussieht. Suppe. Und ja, für jeden Gang, den ihr jetzt konsumiert, dürft ihr euch um 1d10 heilen. Uff. Für jeden Gang, den ihr aber konsumiert, möchte ich, dass einer einen Constitution Save würfelt. Einer von uns oder alle von uns? Einer. Einer für uns, für jemanden im Raum. Okay, den ersten übernehme ich. Oder willst du? Ja, Jude. Ja, Constitution ist gar nicht so schlimm. So, 1d10. Darf ich 1d10? Also ich will eigentlich nur einen d20-Wurf und den Rest. Achso, machst du selber? Oder was? Ja. Okay, dann mache ich den ersten. Das ist eine Natural 20. Gut. Der DC liegt aktuell bei 10. Ihr habt eure HPs regeneriert? Soweit? Ja, gleich. Okay. Achso, dann... Für den ersten. Achso, okay. Okay. Achso, soll wir würfeln? Nee, alles gut. Ja, also... Jeder würfelt seinen D10, so, okay. Regeneriert die HP und cool. Der D20 ist für den dicken Mann neben euch, der euch langsam essen sieht und ein bisschen neidisch zu euch rüberguckt, während er sich so ein bisschen sein Eis reinschaufelt. Ich kann nicht mehr. Bist du so nett und gibst das einmal unserem Regisseur? Regisseur. Das ist für das Fax. Sind an der Wand einfach nur Pflanzen oder sind da auch so Zierhecken oder so? Es sind Pflanzen, die man auch gut zusammen als Häckchen aufbauen könnte. Na gut, essen wir noch eine Portion oder ziehen wir weiter? Ach, eine! Na gut. Ich nehme meinen Teller und gehe zu den Pflanzen. Ja. Und schieb mir die Pflanzen so zusammen. Dann sitzt du in einem Shrubbery. Dann sitze ich in einem Shrubbery. Und ich werde perform. Chill da erstmal ein bisschen. Machst du Constitution? Mhm. 19. Weißt du, der straighte Wurf ist eine 13? Ja. Okay. Ja. Ich fange an zu schauen. Ein weiterer Gang wird euch gebracht. Als sich der Kollege mit seinem Tellerchen in die Hecke verzieht und dort weiter spachtelt und der Dicke neben euch langsam laut blubbernd irgendwie versucht, sich das Eis reinzuwürgen. Ich wäre zufrieden. Wir auch. Also gut, könnten wir die Rechnung haben. Geht auf die Kosten von ihren guten Freunden. Ah, ein Franzose! Ja, oui, oui. Sie sind ihre Frage. Und du schlägst dem Kellner mit deiner Peitsche ins Gesicht, der einmal... Warum haben Sie das getan? Ich habe Ihnen nichts gemacht. Wo ist der Gral, du dreckiger Franzmann? Was für ein Gral! Ein weiterer Schlag trifft ihn am Hals. Ah, ah, ah! Was? Wen ist... Warum schlagen Sie mich? Ich weiß nichts von einem Gral. Sagt er die Wahrheit? Investigation. Inside vielleicht? Inside, sorry, ja. Das meinte ich auch. Eine 13. Er scheint offenbar nicht zu wissen, von was ihr spricht. Ich glaube, er weiß wirklich nicht, wo dieser Gral ist. Ich verstehe. Bitte hören Sie auf, bitte hören Sie auf. Und er zieht sich langsam... Wo sind die anderen Franzosen hin? Gib mir einen... wie heißt es denn? Intimidation-Check. Ich bin proficient in Intimidation, kann ich ihm helfen? Ja, ja, Advantage. Oh, das erste ist eine 20. Das zweite ist eine 8. Also bleibt bei der 20. Ja, bitte schlagen Sie mich nicht mehr. Sie suchen die Männer gekleidet in die schwarze Kutte mit den Helmen? Ja. Sie sind gegangen draußen. Ich weiß nicht wohin, aber... Bitte, da vorne ist der, ist die Tür. Gehen Sie bitte. Na gut. Bitte verlassen Sie mein Restaurant. Ja. Oh. Und dann gehe ich. Wie viel Zeit ist jetzt vergangen, seitdem ich mich in den Trouble gesetzt habe? Du wirst die Effekte des Strawberries zu nutzen wissen. Also Short Rest oder was das war. Ja. Und ihr öffnet die Tür des Restaurants und steht inmitten einer massiv großen Stadt. Häuser mit hohen Fassaden, es ist modern, breite Straßen, von Bäumen gesäumt. Über den Dächern seht ihr in der Ferne einen kleinen Turm, einen kleinen schwarzen Turm. Stehen, der oben von Wolken umringt ist und quasi auf der Spitze des Turmes immer wieder Feuerbälle und Blitze geworfen werden oder sich drumherum spielen. Also gut, lasst uns weiterziehen. Dann zu diesem Turm? Dass das von ihm kommt, weiterzuziehen und nicht sich so hinzustellen? Wir sollten das würdigen. Ich werde von keinem Mann gewürdigt. Ihr macht euren Weg durch die Stadt und halt auch noch an. Seht eine Gruppe von Gelbwesten irgendwie, die gerade versuchen, ein Auto anzuzünden. Und lauft unter einem Torbogen durch, einen großen weißen Torbogen und... Sind wir in Frankreich? Ja. Was? Und ihr kommt an einen Turm, der auf, vom wie vier Beinen steht und der offensichtlich auch einen Fahrstuhl besitzt. Hm. Aber es ist spät am Abend und der Fahrstuhl ist aus, also würde euch nichts anderes übrig bleiben, als die Treppe zu nutzen, es sei denn, ihr findet einen anderen Weg. Ach, nutzen wir doch die Treppe. Ich schalte den Fahrstuhl an. Boom. Vielleicht. Gib mir einen Investigation-Check, ob du den Mechanismus findest. Wahrscheinlich nicht das Prinzip eines Fahrstuhls kennen. Würde ich sagen, ich bin nicht in die Treppe. Investigation, ja? Okay, komm, Natural 20. Fast. 5. Du findest nichts, aber du findest den Aufgang zu den Treppen. Und langsam geht ihr den Turm hinauf. Es wird kälter, der Wind wird stärker und weht euch um die Ohren und ihr hört oben in weiter Ferne leichtes Donnerknacken und ein Pfff von Flammen, die plötzlich auftauchen und wieder erlischen. Als ihr durch eine Luke tretet und oben auf einem großen Platz auf dem Turm ankommt, Und euch ein, ja, großgewachsener Mann mit blau-schwarzer Robe gegenübersteht. Er trägt die Hörner eines Ziegenbocks an der Seite und hält einen Stab in die Luft und schießt immer wieder Feuerbälle durch die Gegend. Was macht ihr? Entschuldigung, aber wir suchen den Heiligen Gral. Oder ein paar Franzosen, die wahrscheinlich diesen Heiligen Gral haben. Und er dreht sich zu euch um. Oh! Hallo! Entschuldigung, Mein Name ist Ainsworth. Wie ist eurer? Entschuldigung, das musste ich machen. Meine Freunde nennen mich Tim. Gut, Tim. Zurück zu der Frage, die ich gestellt habe. Wir suchen einen Gral. Oder mehrere Franzosen, die im Besitz dieses Grals sind. Ach so, ja. Die stehen da. Und hinter sich, wo vier Franzosen in schwarzer Rüstung und Helm stehen, um einen Mann herum, der einen, ja, Gral in der Hand hält, oder einen Pokal, der langsam vor sich hin murmelt und sie ihn anschauen. Und zu dieser Zeit hat die Verwirrung durch die und die Verwirrung wird all jene verwirren, die nicht wissen. Niemand wird wirklich genau wissen, wo dieses kleine Ding zu finden ist. Entschuldigung, alter Knabe! Und er brabbelt weiter und hört dich nicht, aber die Franzosen drehen sich zu euch um. Ah, ihr habt es geschafft! Habt ihr auch gut gegessen? Es war adäquat. Was wollt ihr auch sagen? Es war ein schlechtes Essen! Nein, es war ein adäquates Essen. Das Restaurant gehört meinem Bruder! Wundervoll! Es war ein nährendes Mahl und es war ein adäquates Essen. Der Typ, der fast auf uns draufgefallen wäre, weil er so viel gefressen hat, der war ein bisschen... Aber... Mein Schwager? Ja. Peter! Ja, Abby. Peter. Auch komm her, kommt gerne essen hier. Pierre? Nee. Ihr solltet mit ihm reden, nein, Peter, er ist stark übergewichtig. Ich weiß, ich habe schon versucht, ihm das zu sagen. Also gut, gebt uns den Gral, oder ich werde mich vor den Ausgang stellen und ihr werdet hier oben verhungern. Ihr kleinen Pisser werdet es wohl nie lernen. Zwingt den Gral werdet ihr nicht bekommen. Ihr müsst ihn euch holen aus meinen kalten, eisigen Fischfingern. Moment, ihr habt einen Schwager, der Deutscher ist? Ui. Versteht ihr Deutsch? Ui. Wundervoll. Ich brauche noch meinen Text. Haltet euch bitte die Ohren zu. Wo ist er denn? Oh nein! Wie sollen wir jetzt die Ohren zuhalten? Ich drück die zwei Köpfe so. Wenn ist das Nunstück? Geht uns, Lothar Meier? Ja! Bleierhund, das oder die Flipperwald gespult? Und er. Und er fällt tot um. Aber die anderen drei nicht. Die anderen drei nicht. Alles klar? Ja, sorry, ich hatte hier Sinn. Achso. Die anderen drei nicht, nein. Die anderen drei greifen an ihre Roben, ziehen einmal nach oben, ziehen ihre Roben weg und vor euch stehen drei in Rot gekleidete Männer. Niemand erwartet die spanische Inquisition. Es ist die spanische Inquisition. Und wir rollen Initiative. Okay. Hier, guter Witz, ey. Finde ich auch. Okay. Wer hat was? 12. Hat eins wohl. Nee! Chris hat 18. Mhm. Bart hat 8. Das ist ja. 9. Er ist auf jeden Fall der Beste. Ah, du hast die beste Initiative von uns allen. Natürlich. So sagt man. Alright. Gut. Yes. So. Sie stehen euch gegenüber. Sie haben tatsächlich die Oberhand vor Sir Nicholas. Fehlt da nicht noch einer? Nein, einer ist tot umgefallen. Ach so. So, ach ja, stellt euch mal auf, wie ihr stehen wollt. Ihr habt ja noch ein paar zusätzliche... Ich stelle mich ganz, entweder ganz links oder ganz rechts aus. Ich stelle mich möglichst weit weg von den beiden mit ihren merkwürdigen Hüten. Ja, meine ich ja. Ich stell mich auf die rechte Seite von dem ganz rechts. Hm. Ja, ich gehe ein bisschen weg von dem. Ja, würde ich auch sagen. So ein bisschen auseinander einfach nur. Ich hab's gleich. Alles klar, gut. Alle haben mit Schulturnis gewürfelt. Auf jeden Fall. Der erste läuft auf Ainsworth zu und schlägt mit seinem Kurzschwert, das er aus seiner Seite zieht, und einer 21 auf dich ein. Trifft. Du kassierst 12 Schaden, als das Schwert tief versucht, in deine Brust zu schlagen. Ich benutze Cross-Counter. Mhm. Ich gebe 2 Moxie-Points aus. 12 hast du gesagt. Mhm. Ich muss jetzt hier nochmal kurz gucken, ein Dezember. 8 und... Ja, da ist der Schaden auf jeden Fall auf. Ich bin mal so frei, das ist sehr lieb von dir. Ja, auf 0. Und deswegen? Und deswegen kriegt er einen Angriff auf die Fresse. Nein, tut er nicht. Tut er nicht? Nein. So ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Gut. Aber wenigstens bekomme ich keinen Schaden. Sir Nicholas. Ist da noch dieser alte Mann, der den Gral hält? Ja. Sieht der aus, als ob der sich bewegen kann? Er sieht nicht wirklich danach aus, als ob er an irgendwas teilnimmt gerade. Er steht weiter da und spricht von Hämmern, die irgendwelche Brüder finden. Okay. Ein Mann wird seines Bruders Hammer verlieren. Ich caste Command auf den alten Mann. Hm? Bekomme ein Wisdom Save von dem alten Mann. Mhm. Hat er geschafft? Nein. Okay, das One-Word-Command, was ich ihm gebe, ist übergeben. Mhm. Und er bricht. Jetzt wollte ganz locker kotzen. In den heiligen Gral hinein. Und ja, dann kann ich ihm am nächsten Zug Command austrinken machen. Und oh mein Gott! Und du hörst Tim von hinten rufen: Papa! Papa, ist alles in Ordnung mit dir? So sind die Verwandtschaftsverhältnisse. Vielleicht solltest du da mal nachgucken gehen. Und dann benutze ich meine Bonus-Action, gucke Tim an und. Oh, warte. Ich möchte die LEDs an meinem Hut anmachen. Mhm. Und dann gucke ich ihn an und sage. Ha, sowas hast du noch nie gesehen. Mhm. Werf ein D6, bitte. Okay. Wenn ich schon diesen sexy Hut habe. Es ist eine 1. Okay. Auf ich wen machst du das? Auf Tim. Okay. Ja. Der hat eine 2 plus. Schmeißt dich auf die Knie und Winzig! Du Hund! Er ist jetzt prone bis zum Ende meines nächsten Zuges. Okay. Es ist am Start. Hier, er. Was? Der. Er ist gar kein Gegner von uns. Der dich angreift. Stimmt. Den schwarzen Ritter. Ups. Aber fürs Flavor war schön. Mit einer 9. Ich triff nicht. Ich benutze meine Reaction für eine Repost. Ich dachte ganz kurz, dass sein Papa gesprochen hat, dass der einer von den Inquisitoren ist, aber er ist es nicht. Egal. Aber das ist eine 11, deshalb trifft das auch nicht. Er schlägt ein weiteres Mal nach dir, weil das kann und ich das bei dir vergessen habe. Eine 23. Nee. Und das trifft. Trifft. Und du kassierst 13 Schaden, als das Schwert in deinen Arm hineinprallt. Entschuldigen Sie. Bringt uns zu ihm hier, der sich jetzt einen Hut aufgesetzt hat, eine lange, breite, rote Hutkrempe auf hat und einmal Hex auf dich castet und ja, was macht er denn? Ich kann auf den anderen mache ich noch einen Move for No Man. Dann bekomme ich noch ein Charisma-Save von ihm. Eine 2 plus wenig. Nee. Ja, 2. So. Kommt der 12 Psychic Damage. Okay. Alles klar. Auf dich wird Hex gecastet. Er kommt zu dir rüber und schlägt mit einem astralen Schwert nach dir. Mit einer 17. 17 trifft gerade. Das sind 1, 4, sind 9, 11 Slashing Damage. Das letzte war 13, ne? Mhm. Okay. Plus 21 Force Damage, als das astrale Schwert dir einmal folgendes Körperteil absäbelt. 33. Ainsworth, du bist als Nächster? Mhm. Einer. Ja, er schlägt ja einfach einmal glatt den Arm ab. Ich sage... Oh Gott, dieser Schmerz! Ah, es brennt! Oh Gott, es brennt! Oh, mein Arm, mein geliebter Arm! Oh, die Schmerzen sind so grausam! Was ist das für eine Welt? Ainsworth. Gehen wir mal auf die Fresse, ne? Dem Kerl, der da bei mir steht. Der erste Schlag ist eine... 12? 13? 13? Mhm, trifft. Oh. Trifft nicht. Sorry. Okay, und der zweite Schlag ist auch nicht der Rede wert. Du versuchst zuzuschlagen. Er deckt sich einmal links weg und einmal duckt er sich rechts weg und entgeht dein Forsthieben. Linus, du bist dran. Warte mal. Genau. Ja. Der Zauberer, wie nah steht er an dem Geländer? Der hier? Ja. Mindestens noch 80 Fuß entfernt. Na gut. Dann. Soll ich das mal ein bisschen hier? Werde ich. Können wir rein. Ich greife ihn an. Werde meine Action Search benutzen. Und. Ich habe ja keinen Arm mehr für meine. Obwohl, kann ich meine Peitsche mit meinem Fußarm. Du hast einen Arm am Fuß, ja. Ja, gut. Den dann werde ich damit meine Peitsche Arm benutzen für meine Bonus-Action. Der macht sogar mehr Damage. Ja. Und dann ist das erste ein 21. Die mache ich auch noch zu einer Trip Attack. Zweite ist ein 11, das trifft nicht. Der dritte ist wieder eine 21. Obwohl, gib mir mal bitte einen Strength Save für den ersten. Gegen ihn? Weil dann ist der ja prone. Über den Zauberhandy. Okay. Ein Strength Save mit einer 8. Das schafft er nicht, das heißt, er ist prone. Das heißt, mein zweiter dürfte ich mit Advantage rollen, ist eine 17. Trifft. Okay, und der letzte wäre eine. Auch 17 oder alternativ. Trifft. Okay, 17. Dann. Oh, und ich kann auch einmal für meine Peitsche rollen. Das ist eine 20. Dann sind das sage und schreibe. Ja. Kommen wir so 5 Schadenspunkte raus. Warte, ist als nächster. Für die Patsche kannst du doppelt würfeln, ne? Ein Damage da mehr. Okay. Rechne mal deine Damage aus. Bart, was machst du? Genau. Ich will Crown of Madness auf den Mage casten. Okay. Müsste Wisdom Saving Throw kommen. So, 31. Auf wen war das? Auf den Mage. Mit dem Hut da. Das ist eine 15. Eine 5. Sorry. Ja, dann. Schafft es nicht. Ist der jetzt eine Crown of Madness vom Einfluss und ich kann ihm jetzt mental ein Ziel geben, dass er angreifen soll. Und ich würde natürlich den Typen nehmen, Godfrick nehmen, den er dann angreifen soll beim nächsten Mal, wenn er dran ist. Okay. Das sind 49 Schaden. Was? 49? Ja. Für den Mage. Ja. Okay, er steht noch. Er sieht böse angeschlagen aus. Gut. Du hast Crown of Madness gecastet. Das war deine Action. Ja, ich würde meine Bonus-Action nochmal hier Healing Words machen. Auf Linus. Das bringt uns wieder einmal zu ihm. Kriegst 6. Oh, nice. Dankeschön. Er hat dich gesehen, wie du seinen Dingens das gibt mir eine Attack of Opportunity, verhext hast. Du kriegst eine Attack of Opportunity. Die und trifft. Ja. Er schlägt nach dir. Mit einer 8. Ja, dann. Ein weiteres Mal. Mit einer 20. Ah, Bro. Damage. Ja, da sehr wenig. Okay. Ja, dann. Du kannst. Ich sollte mir selber die Arme abschneiden und wieder annehmen, dann. 4 Slashing Damage, als das Schwert in deine Brust getrieben wird. Aber der Concentration Spell ist damit gebrochen, oder? Nee, du kannst einen gib mir einen 20 Save. Würfeln und entweder über die Hälfte des Schadens oder über 10 kommen mit einem Constitution Save. Das sind 13. Geschafft. Geschafft? Ja. Du hältst die Concentration für deinen Zauber. Sir Niklas. Gesundheit. Ich haue dem vor mir auf den Kopf. Bitte tun Sie das. Ich tue das. Mit einer 22. Wirf ein D6 bitte. Ich werfe ein D6. Eine 4. Nichts passiert. Okay, also es passiert nichts, dass der Angriff... nichts passiert. Mit mir. Mit deinem Hut. Der Angriff sitzt. Okay, wunderbar. Dann kriegt er auch natürlich hier einmal 5 und einmal 6 Radiant. Okay. Kebraui! Und dann, einfach weil es, weil er auch unser Coverradio geboxt hat, sage ich, niemand fährt unser Coverradio an. Kannst du das als Bonus-Action machen? Ja. Geil. 14. Ah, ist er drüber. Hat er gewonnen. Gut. Egal, worth it. Der schlägt auf dich ein. Mit einer 1. Repulse! Die an deinem Brustpanzer einfach abklirrt. Und, ich werde ihn zurück angreifen. Bitte sehr. Das ist eine 17. Die trifft gerade. Das sind 11 Schadenspunkte. Okay. Und ich muss sogar, kann mir einmal ein Player-Sample geben. Yes, please. Alles klar. Er ist dran. Er nutzt seine Action, um nach seinem Kumpanen zu schlagen. Mit einer weit über 20. Die trifft. 6. 11. Es tut so weh. Und er kassiert nochmal Force Damage. Von 20, 28, 38 Schaden. Dafür war es alleine schon wert. Wenn er jetzt mit Wisdom Saving Throw wieder rauskommt, ist okay. Weil ich auch noch den Superiority Die auf den Schaden packen konnte. plus 6. Freut sich das noch, doch. Nein, darfst du nicht. So, Wisdom Saving Throw muss er auch werfen, ne? Den du gecharmt hast, ja, hat er nicht geschafft. Geil. Er bleibt. Ainsworth. Ich gehe hier mal rüber, da ich gerade nicht die Möglichkeit hatte, mich vorzustellen. Tippe ihm auf die Schulter und sage guten Tag. Bitte sehr. Einen wunderschönen guten Tag. Der erste trifft nicht. Was ist denn das los? Der zweite ist eine 14. Die trifft nicht. Lecco mio. Ja, das war mein Turn. So ist es manchmal mit dem Fighter. Nur. Warte mal. Ich nehme einen. Entschuldigung. Haha. Ich gebe einen Moxipon aus und mache zwei weitere Angriffe. Mhm. Steht nicht, dass sie treffen müssen. Natural 20 ist die erste. Und noch recht. Pass auf. Nee, der zweite ist eine 14 wieder. Die trifft wiederum nicht. Aber die Natural 20 trifft. Oh. Das waren. Ja, also er zeigt jetzt an, was ich eigentlich. 6 Schadenspunkte. Cool. Auf den Mage. Auf den Mage. Der Mage sieht schwer angeschlagen aus. Dachte er jetzt eigentlich seinen Save wiederholen, wenn er angegriffen wird? Ja, nee, am Ende seiner Runde. Nee, genau. Linus. Oh, dann greife ich. Ja, erstmal den normalen Typen an. Mit 3 Angriffen. Das eine. Nein. Eine Natural 20. Okay. Und eine 19. So, treffen den beide. Mal ausgesortiert hier vorne. Natural 20 wären 11 Schadenspunkte. Daraus würde ich. Obwohl, nein, mach ich nicht. Genau, das waren 11. Und dann der letzte sind 5, 10. Aber Stecher und Ärmer. Alles klar. Was? Die Beinpeitsche. Die Peitsche. Er kriegt deine Peitschenhiebe um die Ohren gepfeffert. Und ja, ihm klirren die Ohren. Er blutet leicht aus den Augen, aus den Ohren. Viel braucht es nicht mehr und dann liegt er wahrscheinlich auf dem Boden. Bart. Ich bin dran? Ja. Sehr gut. Also ich muss meine Action ja, ich muss weiter den Spell maintain, das heißt meine Action geht da schon, dafür sowieso schon mal drauf. Musst du den aktiv maintain? Ja, ja, ja. Aber Concentration? Ich ja. Caste trotzdem nochmal Song, Word of Healing auf Lilos und nutzen Fourth Slot Spell da. Baller einfach mal richtig hardcore jetzt raus. Und locker 4. Oh! Dankeschön. Alright. Bringt uns zur Runde 3. Er mobilisiert nochmal all seine Kräfte, versucht dir nochmal weh zu tun. Mit einer 10. Repost! Brian! Ich hab dich schon überall gesucht! Ab mit dir nach oben und räum gefälligst dein Zimmer auf! Aber. Mama, ich. Komm nicht so dumm! Los jetzt! Ja! Was sitzt ihr mit meinem Sohn im Keller rum? Ihr zwei seid doch mindestens 40! Ein Haufen Perverser! Macht gefälligst, dass ihr verschwindet! Okay. Schaut ihr! Meine Güte! Wir gehen ja schon! Ihr sollt euch verpissen, hab ich gesagt! Den ganzen Tag schuftet man sich kaputt und wie wird es einem gedankt? Sitzt mit einem paar Perversen im Keller rum! Was soll ich mit dem Jungen nur anfangen?